Hallo und herzlich willkommen in der Wechselzone. Mein Name ist Adrian Gulz und ja, neben mir mein Podcast-Partner, der sein ja, Geheimtrainingslager in wo? Israel unterbrochen hat, extra für diese Folge. Lukas, grüß dich. Ja, Shalom. Ja. Ja, extra dein Trainingslager unterbrochen hierfür. Erzähl mal, wie war es denn in Israel? Ja, also ich muss das mal sagen, dass wenn du das Geheimtrainingslager nennst, dann war das eher Training für Hawaii, so heißt, wie es da stellenweise war. Okay. Also wir waren ja auch in Jordanien am Roten Meer und da, also bin ich lieber aufs Laufband gegangen, weil da schon klimatisiert war, als in 40 Grad in das und das nachts oder nachdem die Sonne untergegangen ist zu laufen. Also das war schon stellenweise. Das wäre auch nichts für mich. Das stimmt. Ja. Hast du gestanden und geschwitzt? Ne? Glaube ich. Ja, aber alles in allem habe ich ja auch doch gesehen auf Strava. Hin und wieder bist du gelaufen in ja, sehr interessanten Gegenden. Hast bestimmt ja auch viel Interessantes gesehen. Also mal kurzes Feedback zum Urlaub. Wie war es denn insgesamt? Ja, ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu halten, aber dann gibt es so zwei, drei Storys, die muss ich mir auf jeden Fall erzählen. Also, Ja. vorneweg muss ich sagen, der Urlaub war echt cool, mit ja, einem gewissen abenteuerlichen Flair. Also, Ja, kein Wunder in dieser Gegend. ja, also ich sag's mal so, Jerusalem ist halt ja, der Kern dieser Altstadt, die ist halt noch so übelst, ja, halt alt so gehalten, ja, also es ist halt noch so ein bisschen wie früher mit den ganzen Kirchen und Moscheen und ja, dann hast du halt die ganzen Stadt außen rum aus, also um diese Altstadt herum, ja, zum größten Teil halt, da gibt es ja halt auch noch andere Sehenswürdigkeiten, aber also der größere äußere Kern ist halt sehr modern und das ist halt echt ein krasser Kontrast auch und ja, das war schon sehr beeindruckend, gerade für jemanden, der sich so ein bisschen mit ja, historischen Ereignissen gerne auseinandersetzt. Ja, zum Beispiel die Grabeskirche fand ich sehr cool. Gut, aber wenn du dann eine halbe Stunde anstehen musst, für 30 Sekunden, um im Jesusgrab da stehen zu dürfen, war schon ja, stellenweise, ne, aber gut. Ja. Aber Jerusalem, muss ich echt sagen, ist sehr, sehr bergig. Also hätte ich gar nicht gedacht. Das ist richtig krass. Also egal, wo du hingehst, du läufst entweder bergunter oder bergauf. Also das ist echt krass. Und da habe ich gedacht, wenn du dann Marathon laufen musst, also das ist echt nichts für Bestzeiten. Aber ich habe es mir dann doch nicht nehmen lassen. Hab gedacht, diese Altstadt, die ist so cool. Da drin zu laufen wäre halt eine schlechte Idee, weil es schon ziemlich eng ist und man stellenweise wirklich gehen müsste. Deswegen bin ich einfach nur außen rum gelaufen um diese Mauer. Und selbst da hatte ich ja schon, wenn man sich die Einheit mal anguckt, einen riesen krassen Berg drin von, ich glaube, 2 Kilometer. Das war schon richtig krass. Und ich habe mir danach mal die Strecke angeguckt und ja, ich bin Teil davon, bin ich auch gelaufen. Also es ist schon sehr krass. Und ich habe mir gedacht, falls einer von unseren Zuhörern das mal jemals gemacht hatte oder ja, schon gemacht hat, aber wenn ihr gerne auch jemanden machen möchte, dann kann er sich mal gerne bei mir melden. Ich würde gerne mal ein Interview mit dem führen. Okay. Aber gut, kommen wir mal zu den witzigen Geschichten oder zu den Abenteuern. Wie man weiß, ist ja Jerusalem quasi geteilt in ja, Israel, Quatsch, Jerusalem, also Israel ist geteilt in Israel halt und die Westbank, also den palästinensischen Bereich. Und das ist ja durch eine Mauer getrennt, wie damals der DDR, würde ich mal behaupten. Und ja, wir wollten halt auch nach Bethlehem, was halt in der Westbank liegt. Und ja, da hatten wir uns ein bisschen im Internet schlau gemacht, wie man das halt am besten bewerkstelligt, um da hinzukommen. Und ja, dann sind wir mit dem Bus dahin gefahren, der lässt sich dann halt auch da raus. Und wir wussten gar nicht wohin. Gell? Und manche, also es wird sich durch die ganze Geschichte ziehen, dass stellenweise die Leute halt kein Englisch auch können, ja, oder sehr gebrochenes Englisch. Und dann sind wir zu diesem ja, Posten gegangen, der dann da Wache hielt und sagte, ja, wir würden gerne hier rüber, wo müssen wir da hin? Dann hat er uns dahin geschickt, wo man eigentlich später die Passkontrolle macht, um wieder rauszukommen. Ja. Und die haben uns wieder zurückgeschickt. Ja. Und die haben gesagt, nee, ihr müsst da hinten durch dieses Tor. Dann ist man einfach durch so ein Drehtor gegangen, wie du es aus dem, ich sag mal, aus dem Zoo kennst, weißt du, diese, ja, Ja. da wird so quasi durchgeschickt und war schon auf der anderen Seite. Und wie, hä, war es das hier? War das jetzt? Gibt es keine Kontrolle, dass man irgendwie durch muss? Und dann standst du dann halt da und dann stehen dann wirklich ungelogen 20 Taxifahrer, die einfach nur auf irgendwelche Touristen warten, die dann halt rumkutschieren können. Das war schon echt sehr abenteuerlich dann. Erwartet man Und nicht so, ne? Man erwartet nee, also irgendwelche Passkontrollen und irgendwie, ne, wie man das so sonst so kennt, so von genau, Grenzübergängen, ja. ja. Das hast du dann, also wir hatten dann halt einen ganz schönen Aufenthalt in Bethlehem. Da gibt es ja halt die Geburtskirche, wo Jesus geboren ist und so, kann man sich echt ein paar coole Sachen halt auch angucken. Und es ist halt auch sehr faszinierend da. Und wir hatten auch, das waren 2,5 Kilometer und wir haben uns ein bisschen verlaufen. Die Offline-Karte hat leider nicht so gut funktioniert. Also haben wir dann den einen sehr penetranten Taxifahrer, der uns sogar hinterhergefahren ist, nachdem wir an allen vorbeigelaufen sind, haben wir dann doch genommen. Und der war auch eigentlich sehr nett und hat uns noch ein bisschen ein paar Sachen hier erzählt und so. Und das war ja ganz cool. Man Und am weiß, wie er Ende zu sind wir seinem halt, Geld kommt. ja, aber es war eigentlich schon, ja, nicht teuer jetzt, sag ich mal so, es war vielleicht 5 € für die 2 Kilometer. Da habe ich in Jerusalem, haben wir da mehr bezahlt, stellenweise. Ja, und dann sind wir wieder zurückgegangen und dann sind wir auf diese Grenze zugegangen, wo die Leute dann halt patrouillieren, also wo die Autos kontrollieren und in dem Moment kommt von hinten einer angefahren, wie eine gesenkte Sau und hupt. Und sagt, da, don't go there, und ich, was will der denn von uns, weißt du, und haben den einfach nicht beachtet und sind einfach weitergegangen und sind auf die Leute da zugegangen, die Grenze da kontrollieren und gesagt, ja, wir würden gerne wieder zurück auf die israelische Seite, wo müssen wir da hin, und die ganz locker, ja, da runter müsst ihr gehen und folgt einfach dem Weg, also die waren da an der Grenze sehr, sehr entspannt, also das war, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, gell? Und Ja, sehr, warum hatte der so Panik geschoben? keine Ahnung, war vielleicht einer von der palästinensischen Seite und hat gedacht, wir, keine Ahnung, wollen dahin. Wir wissen es nicht, wir haben ihn auch nicht angehalten oder so, wir sind einfach weitergegangen. Okay. Na, das Highlight schlechthin kam eigentlich am nächsten Tag, da haben wir nämlich das Auto abgeholt und wollten ans Tote Meer. Ich sag mal so, das Tote Meer, wenn du jetzt auf die Landkarte drauf guckst, also Israel ist ja sehr lang gezogen, von oben nach unten so, liegt so im Südwesten von Jerusalem aus gesehen. Aber da kannst du halt nicht hin, weil da die Westbank sich langzieht und du musst quasi unten rum, weil du halt mit dem Auto da gar nicht durch darfst. Das ist halt versicherungstechnisch bist du dann halt. Also, es ist verboten, kriegst du am Anfang gesagt, und versicherungstechnisch ist das halt auch nicht abgedeckt. Und wir haben uns dann halt über die Offline-Karte einen Weg ausgesucht. Das geht erstmal runter nach Becheira und dann fährst du halt nach links und dann bist du quasi am Toten Meer. Und wir fahren dann die ganze Zeit den Schildern hinterher Richtung Becheira und auf einmal, so ziemlich weit unten, so nach, ja, ich sag mal 100 Kilometer, fahren wir auf die Mauer zu, sagt das Navi, das Offline-Navi, was wir da eingerichtet hatten, hat dann gesagt, wir sollen dann da durch die Mauer durch. Und ich, hä, nee, Okay. wir fahren da doch jetzt nicht durch, das ist doch Quatsch, ich will doch nicht auf die palästinensische Seite. Es war so ein Kreisverkehr, sind wir wieder rausgefahren und dann haben wir uns erstmal so einen Parkplatz gestellt und diese Karte studiert. Dann habe ich irgendwann Maps aufgemacht und dann habe ich gesehen, wir sind einfach schon auf dieser palästinensischen Seite. Er wollte uns da durchschicken, damit wir wieder auf die israelische Seite kommen. Wir haben es gar nicht gecheckt, wir sind irgendwann an irgendeinem Punkt, sind wir einfach durchgefahren, da war noch nicht mal eine Wand oder so, ich habe keinen Checkpoint gesehen, gar nichts, wir sind irgendwo durchgefahren und dann waren wir auf einmal auf der palästinensischen Seite. Ich begreife das immer noch nicht, wie das passieren konnte und wie man da einfach so einfach durchkommen kann, weißt du, das ja, wir sind dann schnell zur Grenze und haben dann rüber und die haben uns auch erstmal ganz verwundert angeguckt, wo kommt ihr denn her und so, haben uns ein paar Sachen gefragt, das ganze Auto musste halt Kofferraum aufmachen, hinten die Scheiben waren getönt vom Auto, da musste ich auch noch aufmachen und ja, also es war schon sehr, sehr krass und ja, wir waren im Endeffekt froh, dass eigentlich nichts passiert ist, weil ja, es gab nur, glaube ich, zwei Straßen, also die 1 und die 90, die sehr sicher sein sollen. Ansonsten sollte man nicht als Tourist alleine da irgendwo rumfahren. Und das war, na, Na gut, krass. ja, das Tote Meer waren wir ja dann nochmal. Das war ja eher langweilig. Ich muss sagen, war halt mal ganz cool, da zu schwimmen, aber sonst gibt es da halt nichts. Das sind halt nur Hotels und das war's. Ja. Also, es war eher. Ja. Mal da gewesen zu sein reicht. Wir waren nur einen Tag da und dann sind wir gleich wieder weiter. Das war schon ganz cool so. Ja, und dann sind wir schon nach Jordanien. Das war auch dann das nächste Abenteuer. Dann hat man an der Grenze das Auto abgestellt und ist dann halt über die Grenze rüber nach Jordanien. Dann wurden wir, also ich sag mal, wir sind jetzt nach Eilat, Quatsch, nach Akaba und genau daneben, wirklich, da ist einfach nur die Grenze zwischen. Das ist wie eine Stadt, ist halt noch Eilat. Ja. Also das ist Ja, einfach, da ist einfach nur die Grenze durchgezogen worden und da hast du halt zwei Städte, aber eigentlich liegen sie aneinander, ja, am Roten Meer halt. Und da haben wir dann jetzt auf der jordanischen Seite so zwei, so ein bisschen ja, relaxed und so. Und dann sind wir halt nach Petra und nach Wadi Rum. Das ist so ein ja, Wüsten-Naturreservoir. Das war echt krass. Aber das ist eigentlich schon das nächste Abenteuer. Ich will aber nur mal ganz kurz auf Petra. Das ist ja ja, Wüstenstadt sozusagen. Und das war echt eigentlich krass zu sehen. Aber wie das oft bei solchen Sachen ist, ja, hatte ich einen üblen Beigeschmack, dass so viele, also da waren sau viele so Kinder, so einheimische Kinder, die wollten ihr Postkarten verkaufen für einen Dinar. Und dann kamen sie mit Kamelen an, ob du Kamele reiten willst. Dann kamen ja, irgendwelche Leute an, die wollten ihr Krimskrams verkaufen. Und das wirklich alle 5 Meter. Weißt du? Du hattest wirklich eigentlich gar keine Ruhe gehabt vor den Leuten. Und das irgendwann hat mich da so genervt, weil du läufst ja schon durch diese ganze, wenn du diese ganze Stadt langläufst, läufst du da so 3 Kilometer einen Weg. Ja. Es war schon irgendwann, wenn du so nach ja, sagen wir 2 Kilometer, wenn wir schon so Richtung Ende gingen, da warst du schon so genervt von den Leuten, die dir da irgendwas verkaufen wollen ständig. Ja, Ja, aber das ist glaube ja heutzutage oft so, gell, dass du halt wirklich gerade da, wo die Leute, ja, wo die ganzen Touristen sind halt auch so die Leute, die dir was verkaufen wollen. Das Problem ist halt, Petra ist übelst teuer, gell? Also schon allein der Eintritt kostet pro Person das kostet, ich glaube, 60 € umgerechnet. Und ja, die Hinfahrt mussten wir auch noch bezahlen. Da hatten wir uns, ja, wir haben uns einen Privatshuttle genommen, weil wir keine andere Möglichkeit gesehen haben, da hinzukommen. Weil der Bus, den wir eigentlich von hier, also von Deutschland aus geplant hatten, den gab es nicht mehr. Ja, damit hättest du einen riesen Umweg zu einer anderen Stadt und hättest du nochmal umsteigen müssen und dann erst darüber. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das Hotel hat uns dann so einen privaten Shuttle organisiert. Das war ja vergleichsbar noch bezahlbar. Aber ja, im Großen und Ganzen hast du dafür halt schon einen Haufen Kohle hingeblättert und dann wirst du halt noch ständig belästigt. Also das war dann ja ein bisschen nervig, aber so von der Stadt und von der Atmosphäre da, das war da schon echt eigentlich richtig krass. So, und dann kam das Highlight schlechthin. Das war nämlich Wadi Rum, das war dieses Naturreservoir. Wir sind da angekommen und dann. Es war so gegen 4 und dann hat uns so der Bruder von dem Typen, wo wir das organisiert haben, der hatte so ein Beduinenzelt, das waren so 6 Stück. Ja, es gibt so eine moderne, weißt du, wo du dann wirklich so in so einem Zelt schläfst, wo du dann die Sterne siehst und so, aber das wollten wir nicht. Wir wollten so ein bisschen altertümlich schlafen, sag ich mal so. Und dann gab es halt dieses andere und der Typ, der konnte auch sehr gut Englisch, aber der war nicht da. Ja. Der kam erst um, keine Ahnung, irgendwann Richtung 10 Uhr und wir waren schon ab 5 Uhr dort und haben und die Jungs, die da in den Zelten und so gearbeitet haben, die haben da noch ein Zelt aufgebaut und so. Also es ist jetzt auch ein etwas moderneres Zelt, sage ich mal, mit Dusche und Klo. Weißt du, es ist jetzt nicht so jetzt so ein Zelt, wie man jetzt hier von Deutschland aus kennt, dass man so selber aufstellt oder so. Ja, und die Jungs, die konnten nicht so gut Englisch, weißt du, und keiner konnte uns genau sagen, was wir jetzt machen sollen. Die sagen, ja, ihr könnt ruhig hier rumlaufen und so und ja, wir, okay, ja, und wir waren halt die Einzigen da. Wir waren wirklich die Einzigen die ganze Zeit da. Ja. Irgendwann um 7 sind wir dann wieder so Richtung da Zelt gegangen und dann sagte er so, ja, ihr könnt jetzt ins Zelt rein, wir holen euch dann so zum Essen und so und dann gab es dann so Begrüßungstee und solche Sachen und ich fragte den, ob noch andere Leute kommen. Ja. Und ich habe schon gemerkt, der versteht mich doch gar nicht so richtig. Ne? Und dann irgendwann, wirklich so kurz vor 10, kam dann halt der Typ, mit dem das eigentlich ausgemacht haben, der auch ganz gut Englisch kann. Und der sagt, nee, ihr seid so die Einzigen. Und es tut ihm mal leid, dass er jetzt die ganze Zeit nicht da war. Aber bei ihm, also gestern ist sein Onkel verstorben und bei denen wird dann halt so 3 Tage jetzt getrauert und so. Und ja, okay, wow. Es hat sich dann im Endeffekt alles so ein bisschen so geglättet, sage ich es mal, aber am Anfang, da warst du halt wirklich, da waren nur die Einheimischen da, sag ich mal, die 6 Leute und haben an Zelten gebaut und wir, die einzigen 2, die da waren, kein Netz, gar nichts und das war schon so echt ein ganz komisches Gefühl eigentlich, weißt du? Also das war schon echt abenteuerlich, ja. Da war ich dann echt froh, wenn als der Typ dann endlich da war und man sich halt wirklich mal mit jemandem mal unterhalten konnte. Und dann, ja, der war dann so nett und hat uns mit wieder zurück nach Akaba genommen. Das war dann, ja, sonst hätten wir ein Taxi nehmen müssen und müssen halt wieder bezahlen. Also das war schon echt nett von ihm, sag ich mal. Und Ja, in der Kaaba hatten wir dann nochmal kurz eine Nacht geschlafen, bevor wir wieder rüber nach Israel sind. Und beim Checkout des Zimmers fragte die so, und wo geht's denn hin? Und dann sagten wir, ja, wir gehen wieder zurück nach Israel. Und die guckt uns ganz erschrocken an und ich, haben wir was Falsches gesagt? Und so sagt die so, ja, wieso, die haben doch zu, die Grenze ist doch zu. Und ich, was? Dann hat die nochmal ihren Kollegen gefragt, sagt die, nee, erst morgen, weil die hatten einen Feiertag, Neujahr haben die da gefeiert. Also die feiern da irgendwie 2 Tage und am nächsten Tag, wenn wir einen Tag später gegangen wären, wäre die Grenze einfach zu gewesen. Das war auch nicht, Okay. wir erstmal, okay, holt mal schnell ein Taxi, ich will zur Grenze, ich will rüber. Ja, und dann, ja, es war eigentlich alles links war komplett ruhig. Wie gesagt, die hatten ja Feiertag, da hatten die halt. Ja, waren auch nicht so viele Geschäfte auf und so und die ganzen LKWs fuhren auch nicht, deswegen war das eigentlich schon recht entspannt, aber wie gesagt, die hatten halt wirklich auch alles zu. Da waren ganz selten Restaurants auf oder so. Ja, an der Grenze war halt auch nicht viel los, da kamen wir halt schnell rüber und wir sind halt von da aus direkt dann See Genezareth gefahren. Das waren halt 500 Kilometer, aber ja, das Auto stand ja dann auch die 4 Tage da, die wir in Jordanien waren. Das war dann halt auch für mich persönlich nur so ein kleines Abenteuer, weil das lief halt über mich, ob das Auto dann überhaupt noch da steht. Ja, und Tiberias an sich war echt ganz cool, weil da, wo wir eingecheckt hatten, der hat uns schon so gezeigt, hier habt ihr noch ein, ihr könnt bei uns hier Bikes leihen und dann könnt ihr um den See fahren, machen halt ganz viele Leute und so. Und dann habe ich auch da schon ganz viele Läufer gesehen, die sich halt so um den See da um den See laufen oder so ein Stück vom See halt, habe ich mir dann auch mal so eine Strecke ausgesucht. Das war dann halt so 10 Kilometer eine Richtung, dann wieder halt zurück. Ja, das war halt, ja, es war halt ein bisschen trostlos da, weil einfach auch nichts ging. Ja. Es war halt alles wirklich geschlossen und so, deswegen hatten wir einen schlechten Tag gewiss, aber die Gegend, die war richtig cool. Also das war, hat echt Spaß gemacht. Und da würde ich vielleicht gerne wirklich nochmal hin und mit dem Fahrrad nochmal um den See rumfahren. Das war schon echt, sah schon echt ganz cool aus. Ja, auf der Strecke, da muss ich mal ganz kurz hier einen Cut machen. Auf der Strecke hatte ich ein Strava-Segment. Das waren so 10 Kilometer Tiberias oder so. Oder 5 Kilometer, weiß nicht, auf jeden Fall. Genau, die hieß 10 Kilometer, es waren aber nur 5 Kilometer. Und ich habe mir dann mal geguckt, ich war irgendwo, von 1000 Leuten war ich irgendwo in der Mitte. Und ich gucke mir das so an und die ersten, ich glaube, 50 Leute, die hatten eine Zeit so zwischen 4 und 6 Minuten für 5 Kilometer. Das denke ich mir. Also, wie kann das denn sein, dass die 5 Kilometer unter 5 Minuten laufen? Was ich meine, das kann ja nicht sein. Also sind sie wahrscheinlich mit dem Fahrrad gefahren. Ja, oder mit dem Auto. Also selbst mit dem Oder mit dem Fahrrad. Auto. Also. Aber ich denke mir dann, also wenn den Leuten da so wichtig ist, irgendein Strava-Segment zu Ja, bescheißen, aber ey, das das, ist zu also offensichtlich, das. ne? Das ist schon so offensichtlich, dass es lächerlich ist. Ja, das ist Das, also, ja, deshalb Strava-Segmente, who cares? Also wirklich, ist aber mal ich habe mir nett, da, aber ich ich habe habe mich das schon so so. oft gehört, dass Leute wirklich Strava-Segmente entweder, also, ne, fürs Laufen mit dem Fahrrad abfahren oder auch sogar, was weiß ich, mit dem Auto. Also wirklich, ja. Ja, und da, ich habe, wie gesagt, ich habe mich da an dem Tag, wo ich das gesehen habe, ich bin da recht früh morgens, da habe ich mich so drüber aufgeregt. Ey, wie wichtig ist denn Leuten sowas, dass sie da schon bescheißen? Also dann habe ich gedacht, weißt du was, da bin ich raus. Könnt ihr die ganzen Wettbewerbe hier, Strava-Segment oder sonst was, könnt ihr alleine holen. Ich laufe gegen meine Zeit und das reicht mir. Ja, dann sind wir ja von Tiberias nach Haifa gefahren. Haifa ist echt eine richtig schöne Stadt. Die haben da so schön hängende Gärten und so. Und also das, die haben auch echt einen super schönen Strand. Da ist auch nicht so viel los wie dann später in Tel Aviv. Da hatten wir dann ja auch noch mal 3 Tage Aufenthalt, also zwei Nächte genau. Und ich bin dann halt auch dort noch mal gelaufen, habe mir mit Komoot habe ich mir eine Strecke gemacht. Die hat mich einfach, da hat mich ständig, also ich wollte bis an das Stadion von Haifa. Das sah echt ganz cool aus, wie damals in Mailand, weißt du. Aber das Problem war, er hat mich einfach erstmal nur Treppen hochgeschickt und als es dann endlich quasi eine normale Strecke war, hat er mich irgendwann nach rechts geschickt. Das war einfach ein Single Trail. Also du musst bedenken, ich laufe ja dann eher nachts, weil während des Tages kannst du da ja nicht laufen. Und das war dann so ein kleiner Single Trail und da war noch nicht mal Lichter. Ja, also ich habe mir dann irgendwann mein Handy angemacht, sag ich, nee, hier lang laufe ich nicht, und habe das dann halt abgebrochen und bin halt wieder zurück nach Hause gelaufen, weil ich halt ständig auch aufs Handy gucken musste, wo ich überhaupt bin. Ich wusste gar nicht, wo die Treppen stellenweise sind, wo du überhaupt hoch musst, und das hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich nochmal Maps aufgemacht, habe mir so eine Strecke ausgesucht, wo du dann halt quasi den Berg wieder runterläufst, aber sag ich mal, die kannte ich schon so ein bisschen, weil wir da am Tag davor halt rumgewandert sind, beziehungsweise zu diesen hängenden Gärten hoch sind. Also da wusste ich dann, wenn ich jetzt hier und da rumlaufe, dann komme ich dann wieder am Hotel raus. Das ging dann aber, fand ich ein bisschen schade, weil ich echt gerne da bis zum Stadion gelaufen wäre, aber naja, wie es dann halt manchmal so ist. Gut, ja, das war es eigentlich schon fast von meinem Urlaub. Wir waren halt noch in Tel Aviv, also im nächsten, also 3 Tage in Haifa, 4 Tage nochmal in Tel Aviv, und das war dann halt so das Highlight schlechthin. Also Tel Aviv ist komplett alles anders als alles andere, was da gibt. Also die, diese offen, da gibt's jeder kümmert sich da um seinen eigenen Scheißdreck, sag ich mal. Die Leute, hast halt überall einen riesen Strand. Da gab es sogar, habe ich mal ein Foto gemacht, da gab es sogar einen Hundestrand. Ja, also du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen abgetrennt. Du hast dann Strand, irgendwann kommen dann so Steine und dann geht so ein Stück Land ins Wasser, weißt du? Und dann geht auf der nächsten Seite geht's halt weiter mit Strand. Und irgendwann sind wir dann die Promenade lang und da war dann halt auch so ein Hundestrand. Da war eine Lautstärke, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber die Hunde hatten. Nee, ich habe einen Hund, ich kann es mir vorstellen. Ja, aber da waren halt 20 Hunde oder so. Ja, ich also war schon auf dem Hundestrand. Ich kenne das. Ja? Naja, klar. Ich nicht. Also, ja, doch, ja, ich kenne das. Also aus Frankreich kenne ich das ganz gut, ja. Ja, wir haben halt da wirklich Halt gemacht und haben uns das angeguckt und ach, guck mal, der ist ja süß und guck mal da. Und dann haben sie so, kennst du diese, mit diesen Schlägern, wo man sich den Ball hin und her spielt, da haben sie so 2 gespielt und der Hund, der ist ja verrückt geworden, der ist den immer hin und her gelaufen. Na, also war echt ganz cool. Ja, und da bin ich halt auch nochmal gelaufen, halt schön eine Promenade die ganze Zeit lang. Das war ja, echt eine coole Strecke, und die Promenade, die hätte ich noch kilometerweise laufen können. Ich habe gesagt, nee, jetzt musst du langsamer zurück, wir wollen noch was essen gehen. Deswegen habe ich dann irgendwann rumgedreht und bin dann wieder zurück zum Hotel, aber es war schon echt cool. Und ich habe ja da sogar noch extra mir den Tel Aviv-Marathon angeguckt, und ich bin selbst da, die ganze Promenade, das gehört alles zu dem Marathon dazu. Das ist der größte Teil eigentlich davon, ich glaube fast 20 Kilometer gehen da drauf, und das war schon... auch das Wetter war angenehmer, ja, also ich meine, sonst überall hast du dann, keine Ahnung, bis zu 40 Grad gehabt, also unten am Roten Meer hatten wir wirklich, auch im Auto hatten wir 42 Grad stehen gehabt, und ja, also da konntest du nicht mal stehen, ohne zu schwitzen, und in Tel Aviv, da hatten wir 28 Grad und es war echt angenehm, und auch zum Laufen, ja, da waren ständig Läufer, und ja, also Läufer habe ich sehr viele gesehen in dem ganzen Urlaub und auch ein paar Fahrradfahrer dann halt in Tiberias. Ja, also Tel Aviv, da würde ich auf jeden Fall nochmal hin, einfach nur auch einen Strandurlaub zu machen, und man kann halt da wirklich erleben, viel erleben, weil die Stadt einfach mehr 24 Stunden wach ist. Ne? Also es ist halt, abends sind dann die ganzen Bars und so auf und Clubs und so. Ja, also man kann da wirklich viel machen, und ja, also Tel Aviv war nochmal so ein ja, ich sag mal, so ein kleines Highlight am Ende nochmal mit viel Strand. Ja. Ja, das hört sich doch alles sehr cool an. Ja, ja, wie gesagt, schön. War halt schöner Urlaub, gerade am Ende, also Tel Aviv war das Beste, was wir zum Schluss machen konnten, weil es einfach auch ja, viel lockerer war als im Rest des Landes, weißt du, Jerusalem war schon so ein bisschen angespannt, Jordanien war sowieso sehr angespannt mit den ganzen Situationen, die du da hast, weißt du, und ja, und Tel Aviv, das war halt, war so, als würdest du, was ich, nach Mallorca fahren oder sowas, weißt du, das war wirklich, vielleicht noch nicht so viel Party und so, aber ja, es war halt sehr, sehr locker, und jeder hat sich da so sein Ding gekümmert, und ja, das war halt, war schon echt cool, ja. Ja, sehr schön. Kann ich empfehlen. Aber vielleicht nochmal hier so einen kleinen Wermutstropfen, man sieht ja oft diese Werbung, ja, Jerusalem, Tel Aviv und so, und da denke ich mir, wenn ihr schon so mit Europäern, also für Europäer werbt, dann würde ich mich auch ein bisschen besser drauf einstellen, weil zum Beispiel Busse, die sind entweder auf Arabisch oder auf Hebräisch, du siehst nur die Zahlen, du weißt gar nicht, wo die hingehen, stellenweise sind die Ansagen in Bussen halt auch nur auf Hebräisch oder Arabisch, da gibt es halt nichts auf Englisch meistens. Und die Hotels müssen da nochmal echt ein bisschen besser hingehen, weil wenn du zum Beispiel hier, ich weiß, wir waren in, wo war's? ich glaube, in München damals, genau, als wir da am Weihnachtsmarkt in München waren, da kamen wir im Hotel an und der hat uns erstmal so eine kleine Mappe von der Altstadt gegeben. Hier, da könnt ihr hin, da könnt ihr hin, da könnt ihr hin, weißt du? Oder da kriegst du halt Infos, ja, die Bahn und Dings fährt gerade momentan nicht, die wird restauriert. Und das hast du da gar nicht. Ja, wir sind stellenweise in Haifa, da gibt es eine Bahn, die fährt bis nach oben hin, weißt du? Und dann kannst du quasi zu Fuß wieder runter. Und wir sind 1 Kilometer einfach nur nach links gelaufen von dem ganzen Trubel weg, umsonst, weil das einfach geschlossen war. Weißt du, es wurde restauriert, aber es hat uns keiner gesagt. Ne? Das ist halt da ja, die sind, glaube ich, noch nicht so weit. Also, ja, eben, glaub, das meine ich. Ja, das wird noch ein, zwei, also Tel Aviv war super, das war auch viel angenehmer als sonst was. Da hast du auch viele Busfahrer, die dir auch erklären wurden so, also die waren sehr, sehr freundlich da, aber sonst im Rest des Landes, da müssen die wirklich noch ein bisschen drauf schöpfen. Ja. Gut, das war es aber von meinem Urlaub. Okay, ja, das Problem daran ist, auch wenn du schon Urlaub hattest, du hast ja bald Essen. Hoffentlich ja. Dein Geheimtraining war gut. Es dauert ja nicht mehr lange. Dann steht Essen vor der Tür. Wie fühlst du dich jetzt da diesbezüglich? Ich muss sagen, jetzt diese Woche hast du mir wieder Trainingspläne geschickt und es fühlt sich besser an als vor dem Urlaub. Bei vor dem Urlaub hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es war so schwer, es war nicht angenehm. Ja, hast du ja auch erwähnt, dass du also bis hier auch schon geschlaucht bist und eigentlich auf den Urlaub wartest. Also so gesehen ist der Urlaub natürlich auch sehr gut gewesen. Ne? Ja. Es sind ja jetzt allerdings noch, was, 3 Wochen bis Essen? Ja, also müssten jetzt noch 3 Wochen sein. Ne? Ich hoffe, dass ich nochmal so 3, vielleicht sogar 4 lange Läufe mit reinschieben kann. Aber gut, 1 Woche ist ja auch noch für Regeneration. Tapern. Also von daher mal schauen, was mein Trainer mir da so reinschreibt. Ja, der nächste kleine Test, obwohl, den kann man so nicht jetzt mit berechnen, weil der einfach so vom Strecke her einfach jetzt irgendwie so gar nicht so essenähnlich ist. Aber ist ja der Vulcan Trail, der nächste Woche ja stattfindet und wo du auch am Start bist, ne, über eine Halbmarathonstrecke. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, schon fast die Hälfte der Strecke ist eigentlich wirklich nur berghoch und zwar wirklich mit vielen Passagen, wo man auch klettern muss und so, gerade so der Bilstein hoch und so, da muss man ja so eine kleine Steigung hochklettern, da geht ja gar nicht hoch, ne? Also das ist ja so alles, was da so, also wo man die Zeit einbüßt und wo man das jetzt nicht so mit einrechnen kann alles und einbeziehen kann in Marathontraining, aber auf jeden Fall mal schöne Abwechslung. Ja. Ein bisschen eine härtere Belastung. Freue mich auch da echt gesagt auch mal wieder auf den Wettkampf. Ja, es wird bestimmt eine coole Geschichte, weil ich kriege immer wieder mal Nachrichten und Mails so von wegen, ey, wir sehen uns beim Vulcan Trail und so von Hörern, die das sonst hier nirgends kommunizieren, so bei Facebook oder auf Strava, wo ich mir gedacht habe, auch cool, also das wird doch eine ganz schön große Gruppe, die da doch irgendwie startet. Die meisten dann wohl auf der Halbmarathonstrecke. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, jetzt haben sich was, ich glaube 3 Leute nochmal gemeldet, die da jetzt auch irgendwie mit dabei sind. Und von dem einen oder anderen weiß man ja schon länger, dass er dabei ist. Also es wird bestimmt ganz cool. Auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ja. Aber jetzt mal von meinem Wettkampf zu deinem, weil du hast auch einen Geheimwettkampf quasi gemacht. Ja, kein Geheimwettkampf, ein spontaner Wettkampf. Dazu gibt es eigentlich auch eine größere Geschichte, also längere Geschichte, weil eigentlich war Twisted the Triathlon, an dem ich am 9. September teilgenommen habe, gar nicht so geplant. Eigentlich wollte ich Tag vorher bei dem letzten Rennen der Xterra Germany Tour teilnehmen, und zwar in Zeulenroda. Das ist im Osten Deutschlands, wie gesagt, das letzte Rennen der Xterra-Serie. Und ich war wirklich drauf und dran, mich dafür anzumelden. Und an dem Tag, an dem ich mich anmelden wollte, haben sie aus diesem Rennen ein Duathlon gemacht, weil wohl das Wasser in dem See von schlechter Qualität war. Und die konnten aus gesundheitlichen Gründen da die Athleten nicht schwimmen lassen. Und haben daraus auch halt einen Duathlon gemacht, kurzerhand. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. Denn obwohl ich mal so richtig Bock hätte auf Mountainbiken, Und die Strecke, wo sehr schön sein soll, ich wollte schwimmen. Auch im Hinblick auf Swimrun Essen wollte ich tatsächlich mal so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen einfach mal gucken, was ist so drin. Ja, und habe mich dann halt umentschieden und habe mich dann halt für Twistesee Triathlon entschieden. Das ist in Bad Arolsen in Hessen, Norden Hessens, gar nicht so weit von Paderborn. Ich glaube, ich habe da irgendwann bei Bad Arolsen habe ich irgendwie ein Schild gesehen, 50 Kilometer Paderborn oder so. Also auf jeden Fall schon ganz nah, also ganz, ganz im Norden. Also Nordwesten eher dann halt auch. Ja, eine kleine, schöne Veranstaltung mit den hessischen Meisterschaften über die Quatsch, über die olympische Distanz. Ja, kurz zu meinen Rennen, da gibt es halt nicht allzu viel zu erzählen. Ich bin nicht so sehr halt jetzt im Triathlon-Training. Das war so ein bisschen mehr aufs ja, Laufen beziehungsweise Schwimmen und Laufen ausgerichtet letzte Zeit. Das Biken habe ich eher so, ja, so als Ergänzungstraining hin und wieder mal eingeschoben. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich mit dem Rennen zufrieden. Also die Strecken waren etwas länger als eine Sprintdistanz. Das Schwimmen hatte 550 sowas Meter hatte ich auf meiner Uhr. Eine ewig lange Strecke bis zu der Wechselzone. Also die hatte schon knappen Kilometer hatte sie schon. Und das Blöde war, die ersten 100, 150 Meter, die waren nur Treppe hoch und Berg hoch. Es war nicht, meine ich, ganz einfach. Nach dem Schwimmen, die Radstrecke hatte auch 22 Kilometer und 300 Höhenmeter, also wirklich auch sehr viel mit sehr vielen giftigen Steigungen gespickt. Das, ja, lief so lala, also zum Schwimmen muss ich sagen, das lief wirklich gut. Ich bin als Gesamtfünfter aus dem Wasser von den männlichen Startern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob irgendeine Frau von mir da war. Ja, das Radfahren, wie gesagt, dadurch, dass ich da jetzt nicht so drin bin, da habe ich 46 Minuten gebraucht für die 22 Kilometer. Das, ja, das war so eine durchschnittliche Leistung. Beim Laufen war es okay. Da habe ich wieder so ein paar Plätze gut machen können. 24 Minuten für ja, fast rund 5, waren auch ein paar Meter länger, aber 5 Kilometer waren es. Ist jetzt nicht so die Welt. Allerdings, wie gesagt, war das einfach nur so ein Testwettkampf. Vor allem ja, schwimmen wollte ich mich da wirklich testen. Da bin ich auch, ja, da habe ich nun ganz schön, ja, ganz schön Gas gegeben sozusagen. Da habe ich ganz schön versucht, irgendwie die Füße des Vordermannes zu halten, beziehungsweise ganz mich da in der ersten Gruppe zu halten, was mir doch ganz gut gelungen ist. Ja, alles in allem eine 1,23, was sich jetzt wirklich sehr langsam anhört, aber wie gesagt, die Strecken dort schon sehr hügelig sind und der Gesamtsieger, das muss ja ein mega Schwimmer gewesen sein, also der ist ja 8,44 geschwommen. Und die Matten, die waren ja gute 100 Meter nach dem Schwimmen erst. Also die Zeit wurde erst da erfasst. Also der ist ja locker noch irgendwie unter 8 Minuten geschwommen. Und damit hat er wirklich einen riesen Vorsprung auf den zweiten, der jetzt irgendwie 10 Minuten stehen hat. Ja, in meiner Altersklasse überraschenderweise der dritte Platz. Der dritte von 11, möchte ich mal sagen. Also jetzt nicht der dritte von 3 oder dritte von 4. Das waren Das schon, hätte ich dir gerade gefragt. genau. Nee, es waren 11 Teilnehmer. Ich habe, das muss ich noch dazu sagen, zum ersten Mal habe ich einen Triathlon in der Altersklasse 45 gemacht. Das war Premiere in der neuen Altersklasse. Ja, die ging dann ganz gut aus. Da lassen sich so die Zeiten eigentlich sehen. Also das hat mich doch schon ein bisschen überrascht. Da habe ich in der AK45 habe ich die schnellste Zeit geschwommen. Habe ich die fit schnellste Radzeit von den 11 und zwei schnellste Laufzeit. Also für die AK45 war das schon eine okaye Leistung, sag ich mal. Ja, ist ja mehr als okay. Also ein Das war dritter schon Platz ganz ist doch gut, ja. super. Nee, ja, also von daher war ich doch schon recht zufrieden mit dem Ganzen. Gerade beim Schwimmen, wie gesagt, ich habe ja lange Zeit, musste ich halt aussetzen mit dem Schwimmen aufgrund der Nackengeschichte und bin da jetzt erst seit, ja, seit wann bin ich drin? August, Mitte August irgendwie bin ich reingestiegen, also war jetzt gar nicht so lang drin und eigentlich kam das alles recht zügig wieder, die gute Form. Also von daher war ich guter Dinge auf den Swimrun, der dann allerdings nicht stattfand für mich, denn ich leider aus familiären Gründen absagen musste. Ja, gut, will ich gar nicht jetzt großartig darauf eingehen. Es war unmöglich für mich da dran teilzunehmen, was natürlich jetzt etwas schade ist, weil das halt ein Teamwettbewerb ist und der gute Thomas, mit dem ich das Ganze machen wollte, ja, der hat natürlich die Situation verstanden und ja, das war für ihn kein Problem. Nichtsdestotrotz hat mir das wirklich sehr, sehr, sehr leid getan und ich wollte wirklich unbedingt starten, aber es war unmöglich. Ja, gut, kann man auch verstehen. Manchmal Ja. kommt immer was dazwischen, Manchmal kommt aber das deine Leben Wettkämpfe. dazwischen, genau. Ja, Ja, so viel deine dazu. Wettkampfsaison ist auch so Dies, ein bisschen. ja, also ich wollte sagen, Pleiten, Pech und Pannen, aber ich, weißt du, ich habe dieses Jahr so ein Zwischenjahr sozusagen, ja, für mich halt so schon recht früh ausgemacht. Von daher, wenn die Wettkämpfe halt ausfallen, wie gesagt, ich musste ja auch den Xterra in Germany halt absagen wegen der Nackengeschichte. Das ist natürlich mega ärgerlich, sowas. Das mit dem Swimrun in Essen, das war eine ganz andere Geschichte. Da braucht man sich über nichts ärgern, aber das halt mit dem Xterra war schon wirklich extrem ärgerlich. Auch wenn ich da jetzt keine hohen Ziele hatte, wollte ich doch an dem Wettkampf sehr gerne teilnehmen. Da kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr etwas besser ist. Ja, bestimmt. Und hast ja jetzt noch den Vulkantrail vor dir und Ja, dann wobei all das, wie gesagt, das ist alles, ja, ist alles just for fun. Auch jetzt die Frankfurt-Marathon-Staffel, die wir mit den Jungs aus der von LLE mitmachen, mit Daniel und Niklas. Also für mich ist das wirklich, ich habe da wirklich keine besonderen Ziele. Ich will das Ding Vulkantrail, wie jetzt die Staffel einfach mal machen, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich trainiere schon dafür, aber ich will jetzt irgendwie, ja, jetzt irgendwie keine Bestzeiten oder sonstiges. Übrigens starte ich jetzt auch beim Vulkantrail auf der Halbmarathonstrecke, nicht auf der Marathonstrecke, nur mal zu Info. Aber das weißt du ja, ne? Da haben wir auch ja. schon mal darüber gesprochen. Ja. Die Zuhörer wissen es jetzt auch. Die wissen es spätestens jetzt auch. Ja, so viel dazu. So, jetzt haben wir so ein bisschen wieder unsere letzten Wochen updated hier im Podcast. Was ich jetzt gerne mal über was ich gerne sprechen möchte, ist auch schon etwas hier. Der Montag, 3. September, fand die Ötil-Ö-Weltmeisterschaft in Schweden. In Utö heißt die Ortschaft. Ja, wir haben uns ja beide darüber gewundert, dass es am Montag stattfindet, gell? Ja. Ich habe mich da so ein bisschen ja, erkundigt, beziehungsweise ein bisschen gestöbert, warum es der Montag ist. Die Geschichte ist eigentlich recht einfach. Die ganze Gegend, wo es stattfindet, ist sehr, ja, ist für Touristen sehr attraktiv und es gibt dort wohl sehr, also zu dieser Jahreszeit wohl auch sehr viele Touristen, so dass es am Wochenende dort nicht stattfinden kann, weil es halt eben sehr von Touristen da halt in Beschlag genommen wird, möchte ich mal sagen. Deshalb wird das Ganze am Montag immer ausgetragen, weil es dann deutlich ruhiger auf den Inseln ist. Ja, ich habe komischerweise hatte ich im Urlaub auch noch mal kurz dran gedacht, weil ich nachdem, als ich auf dem Tel Aviv-Marathon danach gesucht habe, habe ich nämlich auch gesehen, dass der am Freitag, also der findet Freitag statt, weil bei denen ist das halt so, dass halt Samstag der Ruhetag ist. Ja, und deswegen ist für die Freitag quasi für die wie bei uns Samstag. Ja, also das ist halt. Manchmal ist es halt so, andere Länder, andere Sitten, ja. Und dann Ja. deswegen hatte ich auch gedacht, ach, guck mal, das könnte natürlich auch der Grund sein damals, wegen den Ötülö. Ja, also das ist rein halt wegen Touristen. Ist halt sehr wohl touristisch eine sehr, sehr interessante Gegend und deshalb, Ja, haben die es einfach auf Montag verlegt. Kurz zum Rennen. Ich wollte einfach mal kurz erwähnen, weil dieses Jahr gab es ja wirklich die perfekten Bedingungen dort. Letztes Jahr war es ja sehr stürmisch, auch die Jahre davor immer sehr, sehr stürmisches Wetter mit sehr vielen, ja, sehr hohen Wellengang und auch Regen und so weiter. Dieses Jahr war komplett anders, wohl auch sehr schöner Tag, wie man auch jetzt auch in vielen YouTube-Videos sehen kann. Sonnenschein, ganz ruhiges Meer. Dementsprechend hat sich dann das Ganze auf Zeiten ausgewirkt. Lass mich mal gerade schauen. Also 7:58:06 war die Bestzeit bis jetzt. Also 7:58:06 liegt die Bestzeit auf der Strecke. Und die wurde dieses Jahr pulverisiert von Frederik Axegard und Alex Flores aus Schweden von Team Sport Office. 7:39. Also schon wirklich ein Pfund. Also ne, über 19 Minuten schneller, denn der Rekord von bisheriger Rekord. Die zweiten sind auch noch deutlich unter der 7:58 geblieben, nämlich 7:42. Das war Jonas Ekman Fischer und Lars Ekman, auch aus Schweden, von Selfish Team Brødrene Breva. Und dritter wurde Oskar Olsen und Adriel Young, das war ein schwedisch-australisches Team von Team Ax Swimrun Hub in 7:44. Bei den Frauen war der bisherige Rekord lag bei 9:32 und auch der wurde deutlich unterboten, nämlich von Kristin Larsson und Annika Eriksson aus Schweden von Team Outdoor Experten in 8:56, also auch deutlich drunter, 39 Minuten fest, schneller, meine Güte, was ist heute los? Zu viele Zahlen, genau. Die Zweitplatzierten Fanny Dankwart, Desire Andersson aus Schweden von Team Envol in glatten 9:15. Also super schnelle Zeiten dort. Also ich kann wirklich nur empfehlen, sich die Videos anzuschauen. Also es gibt wirklich paar sehr nette Videos. Eins davon haben wir auf unsere Facebook-Seite reingestellt. Das ist wirklich sehr sehenswert, sehr motivierendes, sehr emotionales Video. Einfach mal auf unsere Facebook-Seite schauen, Wechselzone Podcast. Da steht's drauf. Sehr cooles Video. Es gibt ja auch eine Mixed-Wertung, weil es halt eben ein Teamwettbewerb ist. Das möchte ich auch nicht vorenthalten. Martin Flinter aus Schweden und Helena Karaskova aus Tschechien haben das Ganze in 8:16 ins Ziel gebracht. Helena Karaskova haben wir schon mal hier und da mal erwähnt in unserem Podcast. Sie ist nämlich eine Exterra-Triathletin, die, ja, wie man sieht, auch ganz gut im Swimrun ist. Ja, das raue Gewässer. Aber gut, dieses Jahr war es anscheinend nicht so rau. Dieses Jahr war es wirklich ein ganz ruhiges Meer. Die konnten wirklich super easy durchschwimmen. Das siehst du auch an den Zeiten. Ne? Also die Zeiten waren deutlich schneller. Und wenn man sich das Rennen vor allem, glaube ich, von 2016 anguckt, dann ist das wirklich, das sieht aus, als würde das Rennen nachts stattfinden, weil der Himmel so wolkenverdeckt ist das Meer ist einfach nur, es gibt einfach nur hohen Wellengang. Die Leute konnten halt nicht die richtige Linie halten und so. Also die letzten Jahre waren schon die Bedingungen sehr rau. Ne? So kennt man eigentlich Ötilö da in Schweden, dass das immer sehr, sehr, ja, sehr kaltes, sehr raues Wetter ist, aber dieses Jahr nicht. Ja. Aber das war mal schön für die Athleten, aber vielleicht wollen das manche auch, dieses raue Wetter, aber gut. Also die stellen sich auf jeden Fall darauf ein, also das, weil das halt bekannt ist aus den letzten Jahren, ne? Das ist ja genauso wie auf Hawaii, wenn du dahin fliegst, dann weißt du es ist wirklich ein sehr heißes Wetter, ne? Hohe Luftfeuchtigkeit, dass man weiß, worauf man sich einlässt und so ist es auch in Schweden, ne? Bei diesen Rennen. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und ich kann auch nochmal das Video auf jeden Fall empfehlen auf der Facebook-Seite, das ist echt cool. Und wir haben ja auch einen sehr interessanten Kommentar drunter, habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, wenn wir schon bei Rennen sind, möchte ich eins nicht vorenthalten, das fand am gleichen Tag, wo ich beim Twisted Triathlon teilgenommen habe, und zwar der 70.3 in Rügen an der Ostsee. Erwähnen möchte ich deshalb, weil zwei Hörer von uns daran teilgenommen haben. Ein von denen, den Henning, den betreue ich auch noch so ein bisschen. Das war seine Mitteldistanzpremiere und die, ja, möchte ich einfach mal so die Ergebnisse vorstellen. Der Henning hat das Rennen nämlich in 4 Stunden 55:32 beendet und der Thomas, mit dem ich beim Swimrun in Essen starten sollte, war auch dabei, hat das Ganze in 4 Stunden 45:48 über die Bühne gebracht. Sehr starke Leistung, vor allem beide sehr stark auf dem Fahrrad. Sie sind fast identische Zeiten gefahren. Der Thomas 2 Stunden 24:01 und der Henning 2 Stunden 24:18. Also gerade mal 17 Sekunden auseinander. Ja, der Thomas hat nochmal eine richtig gute Schwimmzeit hingelegt mit 35 Minuten. Allerdings auch mit der Wechsel, beziehungsweise die Matte, die liegt ja immer ein bisschen weiter, ne? Also die reine Schwimmzeit liegt ja deutlich drunter. Ja, und beide noch einen sehr guten Halbmarathon zum Schluss. 1:35 für Henning und 1:38 für Thomas. Glückwunsch für die beiden. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Ich musste gerade auch schmunzeln, als du gesagt hast, dass die fast dieselbe Zeit gefahren haben, weil der Henning hatte, ich kenne ja der Henning seine Strava-Aktivitäten, immer wenn er schreibt, irgendwie Biken nach Adrian oder so. Ja, hat er Anfang des Jahres gemacht, wo er halt Nee, die Rolleneinheiten von mir bekommen hat. Ja, der Henning ist ja eigentlich, kommt ja vom Laufen. Wir haben ja auch ein Interview mit ihm geführt zum Brocken Challenge, wo er gesamt Dritter geworden ist, gell? Dritter war es oder Zweiter sogar. ja, Ja, auf jeden Fall. ja, das war ja so eine Gruppe, die da Die sind zu angekommen dritt ist. reingekommen, Ja, ne? Ja. genau. Also ich glaube Zweiter dann. Ja, genau. Und ja, ein sehr, sehr, sehr starker Läufer, der sich dieses Jahr der richtig einen großen Sprung mit dem Radfahren nach vorne gemacht hat. Ja, sieht man auch an der Zeit, weil der Thomas auch ein sehr starker Radfahrer ist. Ja, also schon sehr geil für die beiden. Also freut mich sehr. Ich würde jetzt gerne mal die Profis vorstellen. Also viele würden wahrscheinlich schon wissen, weil wie gesagt, ist schon ein bisschen was her. Der Florian Angert hat das Ganze gewonnen in 3 Stunden 47 vor Patrick Lange in 3 Stunden 50 und Horst Reichelt in 3 Stunden 51. Bei den Frauen die Laura Philipp in 4 Stunden 16 von Claire Hahn aus Großbritannien 4 Stunden 32 und Laura Zimmermann 4 Stunden 33. Ja, Patrick Lange hat wohl nicht so den besten Tag gehabt an dem Tag. Also der Florian Angert hat ihm deutlich den Rang abgelaufen, also 3 Minuten schneller. Ja, bin ich mal gespannt, ja, wie sich es weiterentwickelt. Mein Patrick Lange, der ist jetzt in Texas, bereitet sich dort in Woodlands, Texas, auf Hawaii. Das hat er ja schon letztes Jahr so gemacht. Das funktioniert für ihn sehr gut. Bin ich mal gespannt. Also, was man so im Internet hört, rausliest, sehr wenige trauen ihm dann nochmal irgendwie so Podium auf Hawaii, was mich doch schon sehr wundert. Was ist deine Meinung? Patrick Lange, Hawaii. Was ich jetzt auf jeden Meine Fall. Meinung zu Patrick Lange oder zu den Naja, Kommentaren? beides gleich. Aber eins vorneweg. Ich meine, das sind jetzt keine Neuigkeiten. Ne? Das wissen alle. Das kursiert schon seit, was weiß ich, seit 2 Wochen mindestens. Nach der 70.3, ein paar Tage danach, hat sich Jan Frodeno quasi von Hawaii abgemeldet mit einem Haris im Becken, meine ich, oder ja, auf jeden Fall eine Beckenverletzung, die jetzt die den Start auf Hawaii unmöglich macht. Das öffnet natürlich sehr viele Möglichkeiten für andere Athleten. Ja, aber wie gesagt, Patrick Lange wird da nicht allzu viel zugetraut jetzt. Der hat jetzt schon in Kraichgau nicht allzu gut abgeschnitten. Das lief nicht ganz rund für ihn. Und jetzt Frankfurt gegen Frodeno war jetzt auch nicht so das beste Rennen. Meiner Meinung nach ist Patrick Lange kein Mittelstreckler, deshalb, also der ist schon Mittelstrecker, aber das ist halt nicht so seine, glaube ich, Distanz. Ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Andererseits ist ich würde Hawaii das Rennen, was auf ihn zugeschnitten ist, finde ich. da auch genau da ansetzen. Also 70.3 würde ich ja in Patrick Lange einfach auch gar nicht unter wettbewerbsfähig betrachten, sage ich jetzt einfach mal, weil einfach die Distanz für ihn, glaube ich, zu kurz ist. Also Das sieht man ja wettbewerbsfähig auch. ist er schon. Also wie Ja, gesagt, aber also der ist ich ja schon meine, wenn die vorne mit Leute jetzt. dabei. Aber für Ja, einen klar, aber wenn die Weltmeister. Leute jetzt auch schreiben, von wegen, ja, Hawaii schafft er nicht und keine Ahnung was. Ich meine, man sieht es ja auch an der Laufzeit. Er ist ja auch, sag ich mal, ein Laufwunder, wenn man so will. Und er hat ja mit 1,13 in Rügen und der Florian Anger mit 1,15. Das ist halt einfach zu kurze Distanz, dass er Ja. sich da irgendwas rauslaufen kann. Und das wird man halt auch, deswegen, also ich bin da Wobei eigentlich ganz. man kann da jetzt dagegen die Zeiten von 70.3 Weltmeisterschaft halten, ne, wo Jan Frodeno 1,06 gelaufen ist und dann Gomez, der jetzt auch auf Hawaii startet, war jetzt auch irgendwie mit 1,07 irgendwie oder knapp 1,08 irgendwie unterwegs. Also das sind Zeiten, die sind auch schon deutlich schneller als eine 1,13. Ja, das stimmt schon. Dennoch glaube ich, auch das Wetter, das ist halt auch ein Faktor für Hawaii und der hat das ja bewiesen, schon auch das Jahr davor, dass er da einen super Marathon auch laufen kann und wenn andere halt schwächeln, wird er halt, kann er da halt auch in die Lücke dann halt reinstechen und das hatte Lyon Sanders letztes Jahr sehr zu spüren bekommen und die Saison für Patrick Lange war da auch nicht überragend. Also ich habe jetzt nicht irgendwo gesehen, dass Patrick Lange sich die großen Events im Vorfeld gesichert hat. Also von daher würde ich da, also das ist so, ich finde, das ist eine ganz typische Patrick Lange-Saison und ich würde das halt jetzt so nicht überbewerten. Das Einzige, was mich halt ein bisschen ja, beunruhigt, ist der Ironman in Frankfurt. Ich habe mir das hier im Vorfeld zu Recherchenzwecke nochmal angeschaut und er hat ja da auch den zweiten Platz verloren gegen Patrick Nielsen, glaube ich, war es. Ja, genau. Und da ist er auch ins Ziel quasi noch gestolpert, derweil er so fertig war. Also das würde ich eher sagen, er sieht nicht so oder sah nicht so gut aus, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit bis dahin jetzt gehabt, ja, da vielleicht ein bisschen noch was dran zu schrauben. Aber wie gesagt, auch da haben wir drüber gesprochen, auch dass Frankfurt als, ja, ist sein Heimrennen, ne, als Darmstädter, ist ja quasi in Frankfurt, ist ja quasi vor seiner Haustür. Er hat da, glaube ich, jetzt, der war ja, war der letztes Jahr, war der auch, glaube ich, da, meine ich, oder? Ich weiß nicht, Ja. aber ich meine, irgendwie ist das auch nicht so sein Ding. Ich glaube, der hat ja auch schon Texas gewonnen, ne? Auch ein Rennen, sehr heiß, sehr ähnliche Bedingungen wie auf Hawaii. Ich glaube, das liegt ihm einfach näher, mehr, meine ich. Und das sind so Bedingungen, wo die anderen halt leiden und wo Patrick Lange seine Stärken ausspielen kann. Und ich glaube einfach, dass Hawaii sein Rennen ist, ne? Da die anderen, die beißen, ich meine, der beißt ja auch und kriegt auf dem Zahnfleisch, aber trotzdem, wenn du seine Laufform letztes Jahr gesehen hast, ne, und wie leichtfüßig das aussah, es muss ja jetzt nicht jedes Jahr so laufen. Ne? Nichtsdestotrotz, irgendwie vom Platz 22 nach dem Radfahren auf Platz 1 vorzulaufen, das glaube ich, das hat, glaube ich, bis jetzt keiner geschafft und dann auch noch einen Streckenrekord. Ne? Also, so jemand kann man nicht einfach. Ja, einfach abschreiben und sagen, okay, das wird ja dieses Jahr nichts, nur weil jetzt irgendwie Frankfurt oder Rügen nicht so gut gelaufen ist. Ja, also abschreiben würde ich ihn schon mal gar nicht. Vor allem, man sollte sich auch mal so die letzten 2 Jahre vor Augen halten. Wann war denn Patrick Lange dann auch mal derjenige, der ja, ins Auge gestochen wird? Eigentlich immer nur auf Hawaii. Ich glaube, vor Hawaii kannte ich den selber noch gar nicht, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Wo er dann ja, diese Aufholjagd dann noch gestartet hat vor 2 Jahren, aber halt auch nur zum Lauf, Marathonrekord gereicht hat, aber nicht. Ich glaube, der ist der Dritter geworden. Also da auch ganz überraschend, das hat ja auch keiner, damit hat ja auch Nein, gar keiner das gerechnet haben wir halt keiner und gerechnet, ja. letztes ist ja auch wieder ganz überraschend auf einmal gewonnen, ja, hat ja auch keiner damit gerechnet, dass er da überhaupt nochmal eine Rolle spielt, ja. Und wenn ich mir da zurückdenke an das Rennen, da hat er irgendwann nach dem Rennen im Interview gesagt, am Fahrradfahren wollte er schon aussteigen, ja. Also ist halt Ja, ja wenn auch du dir nichts, ja. überlegst, dass der, ich meine, der ist eine 2,39 gelaufen, der wäre nur 2 Minuten langsamer, was immer noch eine fabelhafte Zeit wäre, ne? Dann wäre Sanders Weltmeister. Dann wäre jetzt Sanders der König von Hawaii. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ne? Also, ja, also der hat da wirklich das Rennen schlecht hingeliefert. Auch wenn der jetzt kaum zu sehen war und erst im Laufen. Ne? gut, manch eine wirft ihm auch vor, irgendwie so sich irgendwie zu verstecken und so weiter, aber im Endeffekt, gewonnen ist gewonnen. Ne? Also ich will jetzt Patrick Lange jetzt kein unerlaubtes Windschatten irgendwie da jetzt andichten oder so, weil ja, nur weil der jetzt irgendwie dann auf einmal so gut läuft und die anderen leiden, heißt es ja nicht, dass der jetzt irgendwie die ganze Zeit im Windschatten von jemand gefahren ist. Ja, Also also. ich sehe jetzt zwei Probleme. Erstens, ja, es hieß oft, er wird sich verstecken und ich habe auch Rennen von ihm gesehen, wo er das nicht machen wollte, wo er dann auch nach vorne gegangen ist im Radfahren und das hat er dann halt auch bitter bezahlt beim Laufen. Ne? Dann hat er auch nicht mehr seinen Speed drauf bekommen. Und ehrlich gesagt, wenn ich Patrick Lange wäre, ich würde drauf scheißen. Ich würde einfach mein Rennen durchziehen und ich würde so machen, wie ich es für richtig halte und scheißegal, was die Leute sagen. Der Das Erfolg gibt andere ihm Problem recht. ist, ja, und das andere Problem ist, er ist halt jetzt der Weltmeister und auf ihn wird halt geguckt und er musste jetzt auch halt auch die ganzen PR-Termine und das wird ja jetzt noch schlimmer mit kommenden Hawaii, also da wird er ja noch mehr Interviews geben müssen und keine Ahnung was er im Vorfeld ja nie hatte. Da war vielleicht mal ein, zwei Interviews dabei Na, und das jetzt muss er halt sich. waren schon ein paar Interviews mehr, nur halt als Weltmeister bist du jetzt, ne, so wirklich im Fokus. Ne? Ja. Dem sein Pech ist auch noch hinzu, dass Jan Frodeno halt nicht dabei ist, weil nach der 70.3, glaube ich, war Frodeno derjenige, auf den wirklich vor allem geguckt wurde. Ne? Der wurde dann wirklich sehr gehypt danach und wurde dann wahrscheinlich. Also was heißt wahrscheinlich, der wurde dann zum Favoriten Nummer 1 auf Hawaii und dann auf einmal ist er weg. Ne, dann hast du jetzt natürlich Patrick Lange und auch Lionel Sanders. Ja, dann vielleicht Kindle auf jeden Fall, die dann im Fokus sind, aber vor allem halt Patrick Lange, weil er halt der Weltmeister ist. Ne? Und mit Frodo, der jetzt fehlt, all eyes on Patrick. Ja, obwohl ich sagen muss, ich mache mir nicht so Sorgen um Patrick Lange, sondern eher um Lionel Sanders, wenn wir den schon mal ansprechen, Das, weil der hat sich ja so runtergehungert. ja, hast du die Videos gesehen von ihm? Ja, also sehr Also ich habe den erst interessant. aber gar nicht erkannt. Das ist schon krass, ne, wie er abgenommen hat. Und ja, ich glaube, Sanders, sein Fehler ist auch so ein bisschen. Ich meine, ich finde die Videos super. Ich gucke mir das super gern an, ne? Und ich finde, weil ihm wurde auch vorgeworfen, ne, ob der da jetzt nicht blufft und so, ob der da jetzt nicht irgendwie so einen Mist erzählt, um einfach da jetzt irgendwie die Konkurrenz in die Irre zu führen. Aber ich glaube nicht. Dafür ist er einfach. Ja, Sanders, er ist halt ehrlich, ne? Und er gibt da wirklich sehr viel von seinen Gefühlen in die Videos rein und du kannst da schon raushören, dass das jetzt nicht irgendwie so dahingespielt ist. Aber der Ironman Mont-Tremblant, also das lief ja alles andere als gut, ne? Wobei, ich würde mir da jetzt nie so viel Sorgen um ihn machen. Er hat ja noch, er kriegt, glaube ich, noch gerade so die Kurve wieder für Hawaii. Er ist ja auch schon da, er trainiert da schon, wie jetzt auch einige andere. Man sieht es ja auf Instagram, postet ja auch fleißig, läuft schon auf AliDrive und ja, bereitet sich schon mal auf das Rennen dort vor. So, an dieser Stelle muss ich jetzt nochmal auf das Thema Jan Frodeno eingehen und zwar, ja, natürlich bitter für ihn, der war ja super in Form, hat auch, sag ich mal, in Frankfurt auch mal vielleicht eine andere Strategie ausprobiert und ja, sie war ja sehr zielführend, würde ich mal behaupten und ich fand, er sah besser aus als die Jahre davor. Aber was ich mir so gedacht habe und da kannst du ja vielleicht mal deine Meinung gleich dazu sagen, ist, jetzt. Die zweite Verletzung, obwohl also vor Hawaii, die andere war ja mitten im Rennen, oder Beschwerden, sag ich jetzt mal, damals. Meinst du, dass das Alter plus die ständige Belastung durch den Ironman fordern jetzt so langsam ihren Tribut bei ihm? Ja, so schon, irgendwo schon, ja, weil ich meine, die Jungs, die bewegen sich, also das ist ein schmaler Grat, ne, zwischen der absoluten Topform und Verletzung. Das kann man, glaube ich, anders nicht sagen. Wenn du siehst, in welcher Form sich Jan Frodeno befunden hat, ne, wie er auch bei der 70.3 aufgetreten ist und welche Zeiten er da hingelegt hat, aber auch Javi Gomez. Und Alistair Brownlee, ne? Alistair Brownlee, der war ja kurz davor noch verletzt. Ne? Der war, glaube ich, irgendwie, was war der, 2 Wochen im Training oder so? Und dann legte solche Zeiten hin. Also das ist schon echter Wahnsinn. Und ja, also entweder top oder, also hop oder top oder so. Also das ist schon wirklich, wirklich ein sehr schmaler Grat, auf den sie sich da bewegen. Und ja, da siehst du, Der eine ist halt mehr verletzungsanfälliger als der andere. Wobei bis auf die letzten 2 Jahre habe ich jetzt nicht irgendwie beim Frodeno. Ja doch, ich glaube schon, da war in seiner ITU-Zeit, gab es auch, davon hat er ja auch in seinem Buch berichtet, da gab es auch irgendwie eine Zeit lang, wo er nicht trainieren konnte, nicht an Rennen teilnehmen konnte, weil er da auch irgendwie verletzt war. Also das war doch diese Achillessehnen-Geschichte. Genau, und also es gibt halt Athleten, ne, die sind da so ein bisschen mehr anfälliger als andere. Ja, und wie gesagt, und die bewegen sich da auf einem ganz schmalen Grat. Ja, ja, auf jeden Fall sehr schade, aber ich habe mir auch gedacht, naja, dann wird das Rennen halt spannender denn je, weil ich glaube, es gibt viele. Es wäre auch so spannend, ich glaube, auch mit Frodeno. Meinst du? Ja, natürlich. Also, weißt du, ich glaube, wenn Frodeno lange. Und Sanders und McNamee, der jetzt auch eine 2:45 auf Hawaii letztes Jahr gelaufen ist, alle auf die Strecke irgendwie mehr oder weniger gemeinsam gehen. Ich glaube, da hätten wir, glaube ich, das Rennen schlechthin gesehen. Ein sehr enges Rennen vor allem. Aber ich glaube, das werden wir auch dieses Jahr, glaube ich, auch ohnehin sehen. Auch ohne Frodeno werden wir das, glaube ich, auch dieses Jahr. Also es wird, ich meine, letztes Jahr gab es ja auch nur, 2 Minuten oder knapp 3 Minuten Unterschied zwischen Lange und Sanders. Also jetzt auch nicht so die Welt, aber ich glaube, das wird dieses Jahr noch kleiner, der Unterschied. Ja, bin ich auch echt mal gespannt. Und vor allem bin ich sehr gespannt, ob wir den ob weiter ein Deutscher oben drohen kann. Obwohl ich es wirklich mal Sebastian Kienle wirklich mal gönnen würde. Ja, also ich meine, wir werden auf jeden Fall noch ein Hawaii-Special machen, wo wir jetzt da genau drauf eingehen. Aber um da jetzt mal so ein bisschen was vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass dieses Jahr wir eine Übermacht der Deutschen sehen werden, wie wir das in den letzten Jahren gewohnt sind. Ne? Es gab irgendwie vor 2 Jahren waren irgendwie 6 Deutsche in den Top 10. Ne? Letztes Jahr irgendwie Lange Erster, Kindler Vierter, dann Boris Stein war ja noch in den Top 10. Ja, leider Frodeno verletzt, sonst wäre ja auch ganz klar in die Top 10 gelaufen. Also wir sind da schon sehr verwöhnt, ne, was das angeht. Das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass sich das Jahr für Jahr für Jahr so weiterzieht. Und wie gesagt, es kommen ja auch Leute nach wie Javier Gomez, der das Rennen auf jeden Fall auch durcheinander wirbeln wird, vor allem auf der Marathonstrecke. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass Sebastian Kienle da irgendwie ganz vorne mitmischt, auch wenn ich es ihm super gönnen würde, auch wenn der bereitet sich dieses Jahr auch irgendwie anders vor, ne? Der ist jetzt auch, meine ich, irgendwo in der Höhe, in so einem Höhentrainingslager, also ich glaube, er ist mittlerweile auf Hawaii, aber war davor auf jeden Fall irgendwo in den Bergen. Ja. Ich persönlich finde halt auch einfach, dass dieses Jahr Kienle ein ganz anderes Jahr hatte als sonst, weil sonst fand ich den immer sehr überpräsent. Also ich habe ihn so oft gesehen in Rennen und auch hier noch, letztes Jahr hat er noch Chattanooga irgendwie kurz davor gemacht. Und da dachte ich, du hast so viele Rennen jetzt, ob du das alles auf Hawaii dann noch deine Pferdchen auf die Straße bringen kannst, bin mir nicht sicher. Und dieses Jahr, ja, habe ich immer das Gefühl, ich habe den eigentlich nur in Rot gesehen, sonst weiß ich gar nicht, wo er sonst gestartet ist. Nein, der war auf jeden Fall bei der Challenge Samorin, ne, die jetzt auch so die genau. Challenge ist, ne, also die quasi die Challenge Meisterschaft. Aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Das ist auch schon ein bisschen was her, genau. Zwischendurch hat er auch so ein paar 70.3 Wettkämpfe, das letzte in wo war das? Zell am See in Österreich. Ja, und danach halt direkt danach das Höhentrainingslager. Jetzt ist er, meine ich, schon in Hawaii. Also ja, er hat sich etwas rar gemacht. Ja, man hat ja jetzt nicht allzu viel von ihm gehört. Finde ich gut. Ich meine, ich traue ihm auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung zu, gar keine Frage. Aber ich weiß es nicht, ob der das wirklich dieses Jahr wieder aufs Podium schafft. Wie gesagt, ich würde es ihm gönnen, aber also meine Vorstellung ist da etwas andere, also diesbezüglich. Aber ja, dazu mehr. Genau. Machen wir mal hier einen Cut, weil ich glaube, unsere Special-Folge, die... da haben wir nichts mehr zu erzählen, meine ich. Meinst du? Genau. Aber wir haben ja jetzt unsere Hawaii-Athleten. Jeder von uns hat sich jeweils eine Frau und einen Mann ausgesucht, Ja, wir den wir hier so ein bisschen wollen einfach mal vorstellen, genau. genau vorstellen, ne? Jetzt so paar Athleten, von denen wir meinen, dass die in die Top 10 schaffen könnten. Genau, du hast dir zwei ausgesucht, ich habe mir zwei ausgesucht. Das werden wir jetzt so in den nächsten Wochen bis zum Ironman Hawaii so weitermachen. Jeder von uns stellt mal immer einen Mann und eine Frau vor. Genau, fang an. Okay, ich sag mal Ladies first bei mir und ich habe mir die Sarah True ausgesucht und ich hab immer so einen kleinen Text, also kleinen Überschrift dazu geschrieben und ich habe die Veteranin, die ein Rookie ist, geschrieben. Okay. Sie ist 36, Amerikanerin, geborene Groff, vielleicht kennt man die daher. Also die ist sehr bei ITU auch unterwegs gewesen und verheiratet ist sie mit Ben True seit 2014 und der ist Leichtathletik. Okay. Athlet, ja. Also der ist auf so 10.000 und ja, 5.000 Dings, Strecken unterwegs. Der hatte, glaube ich, auch die, oder der hält auch die amerikanische Bestzeit für 5.000 Meter in, glaube ich, 13 irgendwas, 13, 14 oder sowas, habe ich gesehen. Aber gut, das würde jetzt zu weit führen, den auch noch vorzustellen. Ja, Sarah True hat in ihrem Werdegang hat sie zum Beispiel Aquathlon-Weltmeisterin ist sie geworden, 2007. Das waren 2,5 Kilometer Laufen, 1 Kilometer Schwimmen und 2,5 Kilometer Laufen. Dann war sie zweimal bei Olympia, also Triathlon, 2012 und in London und 2016 in Rio. Und ist amtierende US-Nationalmeisterin im Triathlon-Sprint. Ja, so viel dazu. Ihre Saison ist, ja, mehr oder weniger hat sie sehr früh angefangen. Am 29. Oktober 2017 hat sie den ersten Platz beim 70.3 in Austin gemacht. In einer Zeit von 4 Stunden, 21 und 18 Sekunden. Dann am 8. April diesen Jahres hat sie den dritten Platz in 70.3 Kalifornien gemacht. Den Oceanside-Rennen. Da ist er auch in 4 Stunden, 21 und 53 Sekunden, also eigentlich nur ein paar Sekunden Unterschied zu dem im Laufe im Oktober. Und dann kam ihr Ironman-Debüt in Frankfurt am 8. Juli. Da ist sie bekanntlich Zweite geworden, hinter Danielle Reif Sehr in starkes Debüt. 9 Stunden 5 und 19 Sekunden. Und jetzt vor kurzem, am 1. September natürlich, beim 70.3 Weltmeisterschaft in Südafrika ist Zehnte geworden, aber mit 4 Stunden 16 glatt die beste Zeit auf der 70.3 Strecke für sie, dennoch Zehnte. Da sieht man, denke ich mal, wie stark das Feld war. Ja, ich war sehr überrascht, muss ich sagen, dass sie gar nicht so viele längere Distanzen gemacht hat, sondern eigentlich ja, mit 36 jetzt erst auf die längeren Distanzen geht. Also sie hat, glaube ich, 2017 ist sie auf die ja, Mitteldistanz gewechselt und jetzt dieses Jahr quasi ihr erster Ironman. Und ja, gleich bei Hawaii dabei. Ja, also normalerweise würden wir jetzt auch nochmal, glaube ich, hier die bisherige Platzierung auf Hawaii sagen letztes Jahr, aber da hat sie ja keine. Was ich herausgefunden habe über sie, ist halt, sie ist halt eine sehr starke Läuferin. Hat auch noch ein bisschen Background im Schwimmen vom College her. Ja, also meine Einschätzung für sie in Hawaii ist, dass ich glaube, wenn sie Glück hat, kommt sie in die Top 10. Ja, also ich glaube, dafür ist die Konkurrenz einfach zu stark und sie einfach dafür zu unerfahren, obwohl sie jetzt halt so schon 36 ist, wie gesagt. Ich meine Hawaii unerfahren, weil sonst hat sie schon genug Erfahrung. Genau, ja, also Erfahrung hat sie genug, aber jetzt auf Hawaii hat sie halt noch gar nicht mitgemacht und deswegen gehe ich mal davon aus, da sie auch nur einen Ironman hat. Ja, also es würde mich wundern, wenn sie in Top 5 kommen würde. Ja, Top 10 traue ich ihr auch auf jeden Fall auch zu. Ja. Vor allem auch deshalb, weil sie eben halt eine starke Läuferin ist und das zahlt sich immer auf Hawaii aus. Ja, das stimmt. Ja. Gut, man muss ja gucken, wie sie halt mit dem Wetter klarkommt. Das ja, hat sie jetzt mit den, naja, Kalifornien vielleicht noch, weiß ich nicht, hat sie ja vielleicht auch noch nicht mitgemacht. Ich war selber ja noch nicht auf Hawaii, aber man hört ja immer sehr ja, krasse Stories, dass es da das Laufen ja komplett anders ist Ja, als sonst brauchst wo nur in auf die der Welt. Sauna zu gehen, dann hast du Ja. Hawaii-Verhältnisse. Ja, dann würde ich gerne meine Frau vorstellen, also meine Frau, also die Athletin, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar ist das Sarah Crowley, Jahrgang 83, somit 34 Jahre alt. Sarah Crowley kommt, ja, genauso wie Sarah True, von der ITU. Dort war sie ja lange unterwegs. Auf der Langdistanz ist sie mehr oder weniger erst seit 2012, 2013. Da hat sie ja Cairns 2012 70,3 gemacht in Australien. Sie war bei vielen Rennen in Australien, so weniger bekannteren Rennen in Australien, so auf der Halbdistanz unterwegs. Dann war sie dieses Jahr, nee, Quatsch, letztes Jahr war sie ja schon in Frankfurt dabei, wo sie ja eigentlich sehr gut abgeschnitten hat, wo sie das Rennen gewonnen hat. Vor Lucy Charles, was man auch nochmal erwähnen muss. Da war sie Erste. Ja, dieses Jahr war sie erneut in Frankfurt. Ja, beim sehr starken Feld ist sie Gesamtdritter geworden, hinter Daniela Ryf und Sarah True. Ja, ansonsten auch nochmal beim Ironman oder besser gesagt Iron Duathlon in Hamburg. Das hat sie dann wiederum auch gewonnen. Da war sie Erster, ja, mit deutlichem Vorsprung vor der Zweitplatzierten Katharina Grohmann. Also schon eine recht erfolgreiche Saison für die Sarah Crowley. Vielleicht noch mal kurz zu letztes Jahr. Da ist sie nämlich auch auf Hawaii Dritter geworden, hinter Daniela Ryf und Lucy Charles. Also schon eine Athletin, die ja schon ein ja, Erfolg auf Hawaii vorzuweisen hat. Eine Athletin, die ich finde, ja schon sehr ausgeglichen ist. Also ich würde jetzt keine Disziplin bei ihr wirklich so heraus ja, stechen sehen. Die ist schon eigentlich schon sehr in allen drei Disziplinen schon sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Und ich traue ihr auf jeden Fall mal wieder eine Top-5-Platzierung zu. Man muss aber bedenken, dieses Jahr ist, ach Gott, jetzt wieder der Name, jetzt ist wieder die Athletin, wie hieß die nochmal, die Hawaii schon gewonnen hat, die jetzt eine Babypause Daniela hatte. Rief. Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen. Also auf jeden Fall, ja, das macht das Rennen natürlich etwas schwieriger, gerade auf der Laufstrecke. Aber ich schätze mal, also wie gesagt, ich traue ihr auf jeden Fall eine Top-5-Platzierung. Top-5-Platzierung zu. Miranda Carefree ist die ich meinte. Die ist dieses Jahr wieder dabei und wie gesagt, Miranda Carefree traue ich sehr viel zu, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Sarah Crowley, also wie gesagt, also Top 5 auf jeden Fall aus meiner Sicht für sie drin. Ja, eigentlich kann ich mich daran anschließen. Ich würde mal sagen, sie ist schon auch erfahren genug und ich würde sogar sagen, Top 3 wird für sie Ja, wenn es auf gut jeden läuft, Fall. auf jeden Fall. Also wenn es gut läuft, auf jeden Fall. Aber ich Ja. glaube, weißt du, bei den Frauen sieht die Sache schon wirklich sehr klar aus. Ne? Du hast da Daniela Ryf, du hast da Lucy Charles und jetzt kommt auch noch Miranda Carefree dazu, der ich, wie gesagt, schon einiges auch zutraue, weil sie einfach so diese Hawaii-Erfahrung hat. Ne? Und der traue ich einiges zu. Und ja, dahinter kommt dann direkt Sarah Crowley. Ja, ich widerspreche Adrian hier nicht, weil beim 70,3 Weltmeisterschaft hat er ja auch recht gehabt, dass man auf. Wer war das nochmal? Auf wen sollte man achten? Du weißt es Ja, noch? das war die, oh Gott, ja, die Tschechin mit den Ja, genau. Doppeln. Ja. Ja, Und die hat ein starkes Rennen gehabt, die da habe hat ich ein auch sehr gedacht, starkes oh. Rennen, aber gut, das ist aber, also wenn man sich ein bisschen so mit Triathlon beschäftigt, dann kommt man schnell dahinter. Die war ja nämlich auch vor ihrer Babypause, war sie schon sehr stark und die wurde schon im Vorfeld ja, mit einer sehr guten Form angekündigt. Also von daher war das jetzt keine, ja, keine Mega-Überraschung. Also zumindest für mich nicht. Das war schon, ja, war schon wirklich mit Ansage quasi. Das war schon, Ja, es war schon sehr, sehr, sehr cool von ihr und also sehr, sehr gut durchgezogenes Rennen, ja. Knapp Podium Ja. verpasst. Judy, dann mache ich mal weiter Genau, mit, Männer. genau, die Männer. Josh Amberger, die einsame Rakete im Wasser. Das kann man so sagen, ja. 29 Jahre, Australier. Seine Stärke ganz klar das Schwimmen, da brauchen wir nicht drum herum reden. Sein bisheriger Werdegang hat ihn eigentlich überrascht. Er ist 10-mal Ironman 70.3-Sieger geworden. Also schon. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich 10-mal Ironman-Sieger wäre, aber das war auch oft in ja, Australien. Der hat auch den ersten Platz beim Ironman Cairns im Juni 2017 gemacht. Ja, der Sieg war mit neuen Streckenrekord, 8 Stunden 02. Ja, das waren so seine bisherigen größten Erfolge. Ich meine, es hat sich damals, also ich glaube, auf der Langdistanz ist er noch gar nicht so lang. Er hat es mehr auf die Mitteldistanz damals ja, versteift, sage ich jetzt mal. Ja, letztes Jahr hat er ja auch einen 30. Platz gemacht beim Ironman Hawaii. Ja, hatte ja beim das Schwimmen als erster aus dem Wasser mit der siebtschnellsten Zeit überhaupt dort das Schwimmen beendet, aber dann beim Radfahren, ja gut, da haben ja der de Kienle und der Wurf und der Sanders alle zum Platzen gebracht hinten raus. Ich glaube, da haben so einige später im Ohren geschlackert. Ja, sein diesjähriges Jahr ist eigentlich recht erfolgreich verlaufen. Im Februar hat er den 70.3 Geelong, keine Ahnung, ob das ausgesprochen wird. Ja, schon Ich weiß auch ehrlich richtig. gesagt gerade, weiß auch gerade nicht, wo das ist. 3 Stunden Das ist doch auch 47, Australien. 22, ja, Ich meine ja. gut. Muss nicht alles kennen. Und er war sogar in Südafrika, war er dabei am 15. April, hat einen zweiten Platz gemacht in Port Elizabeth mit 8 Stunden 16. Und ja, dann kam sein erfolgreichstes Rennen dieses Jahr, war am 10. Juni in der Schweiz, in Rapperswil. Da ist er Erster geworden mit 3 Stunden 49. Bei der 70.3 Distanz, falls ich das nicht gesagt habe. Und natürlich auch in Frankfurt gestartet. Der gute Mann ist Fünfter geworden, hat das Rennen ja ziemlich, ziemlich lange angeführt, bis zum, ja, ich sag mal so, die ersten 100 Meter vom Laufen waren noch vorne und dann war es vorbei. Ja, 8 Stunden nee, 26, war falls der da ich überhaupt vorne? Ich meine, mich. der Ja, Frodeno ist doch als Erster aus dem Zelt, meine ich. aber gut, die saßen halt. Also ich weiß, bin mir hundertprozentig sicher, dass Amberger als erstes raus ist, weil ich noch ein Foto von ihr habe, wie er auf mich zuläuft als erster. Okay. Und Frodeno war kurz dahinter und er hat auch keinen 200 Meter ausgehalten, dann war der Frodeno schon an ihm vorbei. Also das weiß ich noch. Ich glaube, du hast recht, die saßen zusammen im Zelt, aber ich bin mir sehr sicher, dass er Amberger auf mich als erstes zugelaufen kam, als Okay, ich dann okay. da stand. Und Da ich war ja standst du ja, ziemlich, ziemlich. da standst du ja sehr, sehr am Anfang. Ja, ich stand sehr weit am Anfang. Ja. Ich hatte mich ja mit Matt verabredet und wir hatten uns da so verabredet. Und ja, also es war ziemlich weit, weit vorne. Also lange hat Okay. das nicht ausgehalten. Ja, Josh Amberger, ich fand die Saison, wenn ich die mal so durchgegangen bin, fand ich sehr erfolgreich für ihn. Er hat das auch vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auch auf Wert auf andere. Ja, gut, das machen sie ja immer, aber gut, ich glaube, der hat sehr dran gearbeitet, auch am Radfahren und so. Und ich finde, das hat er auch in Frankfurt gut unter Beweis stellen können, denn man kann, glaube ich, über das Rennen sagen, was man will, aber Aber ich muss man sagen, muss ja vorne halten können. wir haben uns über Josh Amberger schon mal unterhalten nach Südafrika. Und da hat er nämlich auch super Rennen hingelegt, ne? Da haben wir auch noch drüber gesprochen, dass der wirklich, ja, im Gegenzug kann ich jetzt auch nicht sagen, weil Cameron Wurf sich auch sehr, sehr verbessert hat jetzt so in der letzten Zeit. Aber gerade in dem Rennen war der sehr gut, ne? Ich weiß nicht, ob du dich Ja. daran erinnern kannst. Also Ja. der hat auch seine Laufleistung war sehr gut. Und ich meine, kann man jetzt irgendwie auch nicht in die Top 3 rein? Irgendwie, ich kann mich jetzt nicht Wo? erinnern. Südafrika. Er ist Sein. Zweiter geworden. Also genau, ist jetzt Zweiter sogar geworden. Ja, der hat nämlich, ja, auch so wie er das halt tut, er hat sehr lange das Rennen angeführt, das Schwimmen deutlich vorne, aber auch beim Laufen hat er es gehalten. Und da hat er mich wirklich sehr überzeugt. Ist natürlich was anderes wie Hawaii, ne? Und die Konkurrenz war zwar stark, ne, bei Südafrika, aber es ist ja immer noch kein Hawaii. Aber ich traue ihm auf jeden Fall eine bessere Platzierung als letztes Jahr. Da war der, was war ein paar 20. oder so, ne? Da ist er Ja, doch, 30. oder genau. 30. sogar, da ist er nämlich ganz schön nach hinten durchgereicht worden. Also beim Marathon hat er ja auch nicht viel da jetzt dann gerissen. Ich traue ihm auf jeden Fall auch eine Top-10-Platzierung zu, ja. Wenn er Ja, das schlau ich angeht, also er darf halt nicht versuchen, irgendwie mit was weiß ich, Sanders, Kindle und Wurf jetzt irgendwie Fahrrad zu fahren. Er sollte dann eher so eine Patrick Lange-Taktik mal anwenden und sich mal so ein bisschen zurückhalten. Ich meine, man muss sich auch immer die Frage stellen, okay, es ist ja immer gut, als erstes aus dem Wasser rauszukommen. Und ich kann mir vorstellen, es ist jetzt natürlich eine Spekulation, reine Spekulation, aber dass wenn der Jan Frodeno es drauf anlegen würde, dann würde auch mit Josh Emberger aus dem Wasser rauskommen können, wenn er sich an seine Füße heftet. Aber das will der Jan Frodeno gar nicht, weil er das Rennen ja ganz anders angehen will. Der hat eine ganz andere Taktik im Kopf. Wie gesagt, also mir hat es gefallen, wie der Josh Emberger das in Südafrika gemacht hat, aber er darf halt, ja, darf jetzt irgendwie nicht versuchen, da jetzt irgendwie alleine jetzt wegzufahren, sondern sich dann irgendwie eher ja, so ein bisschen zurückzuhalten und hoffen, dass da jetzt jemand dabei ist, mit dem er halt Fahrrad fahren kann. Ne? Und Ja, da halt so also ein bisschen die Körner sparen fürs Marathon. ich muss ja dazu sagen, ich glaube, es wird für ihn sehr schwer, in die Top 10 zu kommen, aber er kann es schaffen. Also ich bin sicher, wenn er einen Sahnetag erwischt und sich auf seine Stärken beruht, und ja, dann das Radfahren ein bisschen, ja, konservativer angeht, dass er dann beim Laufen noch, ja, genug Körner hat, um auf jeden Fall in Top 10 zu sein. Und ja, man muss auch sehen, wenn ich so als Athlet irgendwo an den Start gehe, als Profiathlet, dann, ich sag mal, dass er jetzt Ironman Hawaii gewinnt, ist eher so ein bisschen ausgeschlossen, würde ich mal behaupten, zumindest dieses Jahr. Und deswegen würde ich doch gucken, so weit wie möglich nach vorne zu kommen, weil das gibt ja halt auch ja, dein Gehalt sozusagen, was ich meine. Und deswegen finde ich, musst du dann clever reagieren und sagen, okay, ich bleib bei meinen Stärken. Das Schwimmen, Radfahren muss ich noch auf jeden Fall aufholen, aber das Laufen kann ich. Also würde ich doch eher so, wie du sagst, die Patrick Lange ja, Taktik anwählen und dann gucken, dass ich dann im Laufen noch wenigstens in den Top 10 bleiben kann. Ja, aber ich denke, ja, Top 10, Top 15, also Top 15 ist auf jeden Fall drin. Top 10 würde mich persönlich freuen, aber ja, ich denke, es wird schwer. Ja, aber ich traue ihm das zu. Er kann das schaffen, weil ich finde schon, dass er dieses Jahr wirklich was dazugelernt hat, so durch die Rennen. Ja. Und ich schätze mal, er wird eine andere Taktik angehen. Kann ich mir sehr gut Klar, ich vorstellen. meine, im Endeffekt ist er ja auch erst 29, ja, muss man auch Ja, noch bedenken. Ja. ja. Das ist, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal auf Das Hawaii, war wenn ich sein mich nicht erstes Mal, ja. täusche. Deswegen, vielleicht hat er wirklich daraus gelernt und er überrascht uns alle. Genau. Gut, dann Jetzt bin ich mal gespannt. Ben Hoffman. Ein Athlet, den ich ja, persönlich sehr, sehr mag. Nicht zuletzt, weil er halt neben 70.3 und Ironman auch sehr gerne an Xterra-Wettbewerben teilnimmt, wo er auch sehr, sehr erfolgreich ist. Der hat ja jetzt reihenweise den Xterra Beaver Creek in den letzten Jahren ja, auf den Podest beendet. Also da ist er auch sehr, sehr erfolgreich, war auch bei der Xterra-Weltmeisterschaft auf Maui. Er hat ja so dieses sogenannte Double gemacht, ne? Ironman Hawaii und dann noch Xterra. Das machen manche Athleten, machen das. Ben Hoffman aus USA, Grand Junction in Colorado, Jahrgang 83. Also dein Jahrgang, ja? Ja, Ja. wie auch die Sarah Wie Crawley. auch Sarah Crawley, genau. Ja, also Ben Hoffman dürfte wirklich vielen ein Begriff sein. Auf Hawaii in den letzten Jahren ja doch schon sehr, sehr erfolgreich, vor allem das Jahr 2014, wo er Zweiter geworden ist. Ich habe mir so seine Ergebnisse der letzten Jahre von 2013 an nochmal rausgeschrieben, weil das ist ja wirklich bei ihm wirklich ein sehr großes Auf und Ab, ne? Und das ist auch so ein bisschen für ja so typisch. Typisch Hawaii, würde ich schon sagen, bis für sehr viele Athleten. Und zwar 2013 Platz 15, 2014 Platz 2, 2015 Platz 36, 2016 Platz 4, 2017 Platz 9. So, 2018, Fragezeichen. Auch ihm traue ich eine Top 5 Platzierung zu. Auch ein sehr ausgeglichener Athlet, auch er, genauso wie Sarah Crowley, könnte ich jetzt da nicht irgendwas rauspicken, wo ich sage, okay, da sticht er besonders hervor. Aber auch ein sehr starker Athlet, ne? Er hat ja schon wirklich sehr viele Rennen gewonnen und sehr viele Platzierungen erzielt. Ja, also wie gesagt, in meinen Augen auf jeden Fall eine Top 5 Platzierung bei ihm, ne? So den Ergebnissen aus den letzten Jahren von Hawaii. Deshalb wollte ich das nochmal reinbringen. Heißt es entweder top oder hopp. Also entweder ist er super dabei oder ganz weit weg. Ich glaube, so gestaltet er auch die Rennen, ne? Er versucht auf jeden Fall, da jetzt irgendwo entweder mit vorne dabei zu sein oder halt eben, ne? Entweder In Schönheit zu sterben. es gelingt mir, genau, oder ich ja, sterbe da jetzt 1000 Tode zum Schluss. Ja. Aber so wie der momentan unterwegs ist, wobei Südafrika verlief wie Ben Hoffman nicht so gut, ne? Da hat er so den Jan Frodeno vom letzten Jahr vorbei gemacht, nämlich ins Ziel gewandert. Hat er, glaube ich, deutlich über 12 Stunden gebraucht, gell, meine ich. Der ist schon in die Dunkelheit reingekommen. Aber er hat es durchgezogen, er hat nicht aufgegeben, hat sich da jetzt irgendwie nicht für die nächsten Rennen geschont oder so, sondern er ist wirklich das Ganze mal durchgezogen. Bin ich sehr gespannt. Ich würde ihm das gönnen. Wie gesagt, Top 10 auf jeden Fall drin. Wenn er einen guten Tag hat, auch Top 5. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Wo war das nochmal, wo er da gewandert ist? Südafrika. Okay, ja, Südafrika. Vielleicht macht das auch so ein bisschen Schule jetzt. Nach Frodeno, Ben Hoffman hat das ja auch gemacht. Und ja, vielleicht ist es auch mal. Ja, ich finde es halt auch ein gutes Zeichen, mal, weißt du, nicht aufzugeben, sondern komm, ich ziehe Ja, das auf jetzt jeden Fall, durch. auf Ich jeden leide Fall. jetzt auch einfach mal. Und ja, da sollte man vielleicht das ja schon. Also ich fand das auch sehr große Respekt hat mir das abgenötigt, dass er das auch durchgezogen hat. Ich persönlich mag ihn auch und so ausgeglichene Athleten, wie er auch selber ist, finde ich auch immer sehr gut, weil das sind meiner Meinung nach die Leute, die wirklich Ja, die größten Chancen haben. so muss Triathlon sein, oder? Ich meine, es ist ja cool, Josh Emberger, wirklich ein exzellenter Schwimmer, der jetzt aber, ne, auch beim Radfahren noch gut dabei ist, aber der jetzt irgendwie beim Laufen dann doch etwas schwächelt, ne? Dann hast du wiederum wahnsinnige Cameron Wurf, Radfahrer, ja. Cameron Wurf. Und dieses Jahr ist ja auch wieder der Andrew Starikovich dabei, US-Amerikaner, der jetzt mindestens genauso ein guter Radfahrer ist wie Cameron Wurf, aber der jetzt aber auch Schwierigkeiten hat beim Laufen, ne? Und ja, also so wie du sagst, ne? Also so Athleten wie Frodeno oder Ben Hoffman, die jetzt wirklich sehr, sehr ausgeglichen sind, ne? Die mag ich auch sehr. Ja, also was ich nochmal zu Ben Hoffman sagen wollte, ist, das war insofern noch bemerkenswert in Südafrika, als dass er das Rennen 2016 und 2017 gewonnen hat. Und dann halt, wie gesagt, 2018 ins Ziel gewandert. Das ist natürlich schon eine bittere Pille, die er da schlucken muss, ne? Gerade so als Titelverteidiger. Aber durchgezogen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich traue ihm eine Top-6-Platzierung mal zu. Ich glaube, das wird schon sein Rennen werden. Und ja, also was ich mir auch noch schon so überlegt hatte, viele werden jetzt ihre Taktik vielleicht auch so ein bisschen noch überdenken, jetzt wo Jan Frodeno auch raus ist. Weil es gibt, denke ich, auch viele, die sich auch so ein bisschen an ihm orientieren. Ja, und da er jetzt halt nicht mehr da ist, kann ich mir vorstellen, dass einige Leute jetzt auch so ein bisschen ihre Chance sehen. Und ich glaube, Ben Hoffman ist auch einer davon, wo sagt, ja, ich versuche jetzt mal, leg mir jetzt einen Rennplan für mich zu, ja, und den zieht er dann halt durch und wie du sagst, entweder das passt jetzt so und wenn er einen guten Tag erwischt, wird er dann halt auf jeden Fall Top 3 sein, aber ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall dieses Jahr in Top 6 auf jeden Ja. Fall vorzufinden ist. Aber wo du das gerade erwähnst, also zu Taktik auf Hawaii, also ich glaube, was die Athleten auf jeden Fall wissen, ne, dass ich meine, gut, das ist ja auch jetzt nichts Neues und auf Hawaii erst recht nicht, aber das Laufen, Das wird wirklich rennentscheidend sein und zwar jetzt nicht irgendwie ein Marathon in 2,58 ins Ziel zu laufen, sondern es gibt ja Leute wie Patrick Lange, ja, 2,39, wie David McNamee, 2,45, wie jetzt Javier Gomez, dem ich auch eine sehr starke Zeit beim Marathon zutraue, auch auf jeden Fall im Bereich von 2,45, wenn er einen Supertag erwischt. Und das ist so der Trend, den ich auch sehr gut finde, ist, dass man mit einer 2,50er Zeit da jetzt nicht allzu viel reißen wird. Ja, das weiß auch ein Lionel Sanders, dass der mit seiner 2,51, die er gelaufen ist, die zwar natürlich super gut ist, und zwar nach diesem Radpart von 4,14, ne, man muss sich mal reinziehen, der ist eine 4,14 gefahren und dann nochmal 2,51 gelaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das hat ja schon letztes Jahr nicht ausgereicht und das wird ja dieses Jahr erst recht nicht ausreichen, weil du hast da einfach Athleten, die können im Bereich von 2,40, 2,45 laufen, definitiv, ne? Und da wird's jetzt so eine Gruppendynamik geben. Es gibt ja immer mehr von den Jungs, die in dem Bereich laufen. Bin ich mal gespannt. Also ich glaube, dass also die so Zeiten von wie jetzt von Patrick Lange von 2,40, die werden wir immer mehr sehen. Ja, siehst ja aber auch, gerade wie du sagst, McNamee, wie weit er nach vorne gespielt wurde und noch Dritter geworden ist, allein durch seinen Laufpart. Beim Radfahren hat man den ja halt auch nicht gesehen. Nee, also ich meine, wenn du dir die Ergebnisliste anguckst, dann hat McNamee und Lange fast gleiche Zeit beim Schwimmen und beim Radfahren. Nämlich Lange 48 Minuten 45 schwimmen, McNamee 48 Minuten 40 schwimmen, also 5 Sekunden auseinander. Radfahren 4,58, 53, Lange 4,8, Quatsch, 4,28, 53, sorry, Lange und 4,28, 55, McNamee, 2 Sekunden auseinander. So, die sind also quasi, die haben das Schwimmen und das Radfahren zusammengestaltet. So, dann ist der Lange etwas weggelaufen, 2,39, 59 zu 2,45 von McNamee. Da hat sich's entschieden, ne? Aber die sind zusammen geschwommen, die sind zusammen Rad gefahren. So, und dann haben sie es halt auf der Strecke ausgefochten. Dazwischen war nur Sanders. Ja, und der war jetzt deshalb nur dazwischen, weil er 4,14 gefahren ist. Also, was weiß ich, 13 Minuten, 12, 13 Minuten schneller. Ja, und wenn die Strecke noch ein bisschen länger gewesen wäre, mal gucken, wie lange das dann der Sanders noch ausgehalten hätte auf dem zweiten Platz. Ja, muss Ja. man auch mal bedenken. Ja. Ja. Ja. Das zu unserer ersten Vorstellung, erste kleine Saisonvorschau auf Hawaii. Ja, ich fiebere den Rennen schon sehr entgegen. Also gerade so Instagram und so, wenn du das öffnest und da jetzt so ein paar Profis verfolgst, also da kommen jetzt nur noch Fotos und Beschreibungen von Monsterblocks, was die Jungs und Mädels jetzt abreißen. Bin gespannt. Also es wird ein heißes Rennen. Ich hatte letztens ja, bei der Recherche habe ich eine Liste gefunden, wer wo trainiert. Das fand ich auch sehr interessant, dass auch nicht jeder irgendwo in die Hitze geht oder so, sondern manche auch einfach zu Hause trainieren, was vielleicht für die einfach am besten ist. Wer mir aber ins Auge gestochen ist, ist die Daniela Rief. Die trainiert nämlich auf Maui. Okay. Also Gibt Schlimmere, gibt Schlimmere, ja. die Also Maui ja. ist ja ein ne, Austragungsort der Xterra-Weltmeisterschaft. Also das ist Ja, ja auch noch genau. eine Insel, die ja sehr naturbelassen ist. Also ganz was anderes als Kona. Und ja auch sehr, sehr bergig. Ja. Ja. Ja. Ich wollte zwar jetzt was sagen, aber ist mir irgendwie jetzt weggeflogen. Gut, dann würde ich sagen, wenn du sonst nichts hast, schließen wir für heute mal die Episode. Ja, nochmal eine kurze Reminder quasi an die Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall über iTunes-Bewertungen. Ja, der eine oder Ja, andere genau. hat uns. Lasst mal bitte eine iTunes-Bewertung wieder da. Ich habe schon lange Ja, keine mehr gesehen. doch, doch. Also ein paar Sternchen sind dazugekommen. Also zwar kein, also einfach so ne, eine gute Bewertung, ohne jetzt irgendwo was dazu geschrieben zu haben, haben wir schon. Das habe ich gesehen letzte Zeit. Dafür auf jeden Fall Dankeschön und sehr gerne. ja, sehr gerne noch mehr davon, wenn euch das hier gefällt, was wir machen. Ja, ansonsten besucht uns auf unserer Facebook-Website, da sind wir irgendwie ja, das stellen wir irgendwie am meisten was rein. Genau. Sehr gerne Ja. mal Kommentare und oder Vorschläge oder Genau. eure Top 10, Top 3 für Hawaii. Könnt ihr gerne mal reinstellen, was ihr denkt, wer so das Rennen macht auf Hawaii. Ja, das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Was denkt ihr? Wen müssen wir auf jeden Fall noch unter die Lupe nehmen? Wer ist eurer Meinung nach der Favorit? Und das, ja, tretet einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns. Genau. Ja, in diesem Sinne, trainiert Ja. fleißig und ja, bis zum Schön nächsten Mal. weiterlaufen. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüssi.